Als vor 30 Jahren die DDR ihre Grenze öffnete, war der Weg für die Konterrevolution frei. Die D-Mark kam und brachte das Ende der DDR. Die Kapitalisten siegten und verkündeten das Ende der Geschichte nach dem Motto: Jetzt wird alles gut, jetzt kann nichts mehr kommen. Es kam nicht das Ende der Geschichte, sondern der Beginn von Pogromen, von Nazi-Angriffen, von Kriegseinsätzen, von Angriffen auf die Rechte der Arbeiter und von Armut und Niedriglohn. Die Konterrevolution hält seitdem an und will die Geschichte zurückrollen, erkämpfte Rechte weiter zerstören. Die Arbeiterbewegung und die Linken sind seitdem in eine tiefe Krise gestürzt. Der Opportunismus ist auf dem Vormarsch. Die Sozialpartnerschaft ist in den Gewerkschaften dominant. Die Führung segnet Nullrunden und die Agenda 2010 ab. Die Antideutschen und Antinationalen haben die antifaschistische Bewegung zersetzt und auf staatstragenden Kurs gebracht, während der Staat weiter fleißig Nazis aufbaut und bewaffnet. In der kommunistischen Bewegung hat sich Unklarheit und Revisionismus ausgebreitet. Zwischen Anpassung an die Linkspartei und verbal-radikalen Parolen wurde Klarheit und Verankerung verloren. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Wir wollen einen Blick auf 30 Jahre Konterrevolution und Annexion der DDR werfen. Wir wollen jetzt mit euch allen über die Erfahrungen diskutieren, über die Erfahrungen der 90er und 2000er sprechen und Vergleiche mit heute ziehen. Wir wollen fragen, welche Bedeutung hatte die Existenz der DDR für die Arbeiterbewegung in ganz Deutschland? Was ging mit der Konterrevolution verloren? Welche Entwicklungen wurden durch sie befördert und verschärft? Und wir wollen fragen, wie sieht es heute im Vergleich dazu aus? Haben wir aus unseren Erfahrungen gelernt? Können wir von einem, wenn auch zaghaften, Aufschwung der Arbeiterbewegung ausgehen? Was sind die nächsten Schritte, um die Krise zu überwinden und voranzukommen? Bevor ich jetzt die Teilnehmer hier auf dem Podium einzeln vorstelle, ein paar Sätze zur Zusammensetzung des Podiums, weil ihr euch das sicher fragt, weil unter anderem auf den Plakaten ein paar andere Namen standen. Wir haben also eine ganze Reihe von Leuten angefragt. Wir hatten auch 4 Zusagen, neben denen, die jetzt hier sitzen und vor ihnen zum Teil. Und alle 4 haben tröpfchenweise doch wieder abgesagt. Das haben wir dann ausgeglichen, versucht auszugleichen. Die letzten 2 Absagen kamen aber am Dienstag und heute von Gerhard Hanlose am Dienstag. Alles aus nachvollziehbaren Gründen, aus Krankheitsfällen in seiner Familie. Und die letzte Absage kam heute von Rolf Gefgen, der ja heute Morgen da war, der das Seminar noch mit uns gemacht hat, Gott sei Dank. Aber der, 1, 2, 3. Genau, Rolf Gefgen ist auch aus Krankheitsgründen, hat er dann gesagt, heute Abend, das schafft er nicht noch zu bleiben. Leider, wie gesagt, er hat es heute Morgen geschafft. Das hat uns natürlich vor Herausforderungen gestellt, wie ihr euch sicher denken könnt. Deshalb die Zusammensetzung jetzt so, wie sie ist. Nicht nur das, auch die Moderation musste neu besetzt werden. Also auch ich mache das jetzt hier nicht, weil ich mich seit Wochen darauf vorbereitet habe, sondern seit ein paar Tagen. Insofern nimmt uns das nicht übel, wenn hier alles nicht so ganz rund läuft. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben natürlich gedacht, wie gehen wir damit um? Und das Entscheidende, was wir jetzt machen wollen, ist, euch viel mehr mit einzubeziehen. Ja, das heißt, wir sehen, das ist nicht einfach nur unser Problem, was wir jetzt hier lösen müssen, und euch, um euch ein schönes Ding da zu präsentieren, dass ihr da sitzen könnt und es einfach konsumieren könnt, sondern wir haben uns gedacht, alles klar, da müssen jetzt alle mit anpacken und wir müssen das gemeinsam hier stemmen. Das heißt, konkret heißt das, wir hatten eigentlich geplant, mehrere Diskussionsrunden nacheinander hier auf dem Podium stattfinden zu lassen und nur die letzte Runde zu einer Publikumsdiskussion zu machen. Wir wollen das jetzt ändern, indem wir nach jeder Runde quasi oder jede Runde so aufziehen, dass sie gleich eine Publikumsdiskussion ist. Also dass die Teilnehmer sich melden können und Beiträge bringen können, aber dass auch ihr aus dem Publikum euch melden könnt, sowohl für Fragen, aber auch für Kommentare, für Anmerkungen, für Kritik und so weiter. Das beinhaltet auch, sich dazu zu äußern, zu dem Referat, was der Philipp gerade gehalten hat. Auch das ist ja sozusagen eine Sicht, was ist nach der Konterrevolution passiert, was hat sie ausgelöst, womit müssen wir umgehen, und auch das soll mit einbezogen werden. Also auch dazu könnt ihr euch kritisch äußern, zustimmend äußern, je nachdem, was ihr denkt. Ja? Das ist also sehr wichtig. Bitte macht davon Gebrauch, sonst, wie gesagt, haben wir hier alle keine schöne Veranstaltung, wenn ihr uns anschweigt und wir dann versuchen, uns hier irgendwie durchzureden, sag ich mal. Gut, ja, soweit erstmal. Ich werde jetzt vorstellen, wer hier noch mit mir auf dem Podium sitzt und dann die einzelnen Diskussionsrunden vorstellen, ja. Zuallererst möchte ich Wolfgang begrüßen hier, sehr herzlich begrüßen, zu meiner Rechten. Wolfgang war Leiter der Hauptabteilung 20 des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Und diese Abteilung beschäftigte sich vor allen Dingen mit der inneren Opposition in der DDR. Ja? Also das ist das Thema, für das wir ihn auch angefragt haben. Gleichzeitig ist er heute noch Vorsitzender von ISOR. Vielleicht kannst du selbst ein, zwei, drei Worte dazu verlieren, was ISOR ist. Ja, also vielleicht noch eine. Oh ja. Ja, also vielleicht eine Richtigstellung, ich war nicht Leiter der Hauptabteilung 20, sondern der Leiter der Auswertungs- und Kontrollgruppe dieser Hauptabteilung, also der Chefanalytiker in diesen ganzen Fragen, um die es da ging. Und ich bin auch nicht Vorsitzender ISOR, sondern Geschäftsführer von ISOR. Aber also alles eine Stufe niedriger, aber auch nicht deshalb mit weniger Informationen bedacht. Ja. Alles klar, super, danke. Gut, dann begrüße ich ganz auf der rechten Aytak. Aytak ist eine Genossin von uns, die seit Jahren bei Free Palestine in Frankfurt aktiv ist und sozusagen vor allen Dingen in Bezug auf die Seite der Frage des Internationalismus und der Entwicklung der Antideutschen und der Spaltung der antiimperialistischen Bewegung sich damit beschäftigen wird. Ja, deswegen sitzt sie hier, auch ein herzliches Willkommen und danke, dass du eingesprungen bist. Vielleicht sage ich auch noch mal kurz dazu, ich habe auch ein bisschen Hahnloser mitgebracht. Also vielleicht bringt das ein bisschen was, dass man ein bisschen aus ihm vorliest und er nicht ganz abwesend ist hier. Er hat nämlich ein Buch veröffentlicht, deshalb war er hier auch eingeladen dazu, zu der Frage. Genau, und dann zu meiner Linken sitzt der Genosse Felix von der K.O. Er hat langjährige Erfahrungen in der antifaschistischen Praxis in Jena gesammelt und wird sich auch mit dem, also haben wir explizit angefragt, mit dem Thema des Aufbaus von faschistischen Strukturen nach der Konterrevolution und insbesondere durch die BRD in den Gebieten der ehemaligen DDR. Okay. So viel vielleicht. Alles Weitere wird ja im Laufe jetzt des Podiums noch kommen. Wir haben jetzt verschiedene Runden nacheinander. Ja? Die erste Runde wird ein kleiner Input sein von jedem Einzelnen, der hier auf dem Podium sitzt. Ja? Das wird also, wir hatten angefragt, einen kleinen Input, um in das Thema einzuführen. Das wird jetzt also die erste Runde sein. Und danach seid ihr alle gefragt, nämlich in den folgenden Runden. Und ich werde jetzt einmal kurz vorstellen. Die erste wird naturgemäß, weil es der Gegenstand ist, sich nochmal mit der DDR und der Konterrevolution, also mit der Frage, was ist da eigentlich genau gelaufen, was ist da passiert und welche Konsequenzen hatte das? Schon wieder. Gut, ja. Dann die zweite Runde wird sich mit dem, wir haben das mal stichwortartig Sektierertum genannt. Wir haben, eigentlich geht es darum, um das Verhältnis der politischen Organisation zu den Massen, zur Arbeiterklasse. Also nicht nur in Bezug auf die Konterrevolution, sondern heute. Die dritte Runde wird sich mit der Frage der Bündnisse beschäftigen. Welche Bündnisse sind sinnvoll? Welche gibt es? Welche Bündnisstrategien sind gescheitert? Was heißt Bündnis eigentlich? Und die allerletzte Runde werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie weiter? Also was ist eigentlich zu tun, dass wir vorankommen? Und wir hoffen, dass es in jeder dieser Runden eine sehr angeregte Diskussion mit euch gibt. Das Ganze geht bis circa 21 Uhr. Und genau, so starten wir jetzt einfach mal rein. Es wäre natürlich nicht schlecht, die einzelnen Runden hier anzustrahlen, aber ich glaube, ich sage sie einfach am Anfang immer noch mal an. Vielleicht noch eine wichtige Sache. Versucht natürlich, das ist gar nicht so eine leichte Sache, hier so eine große Diskussion mit so vielen Leuten zu organisieren. Versucht euch also auch selbst ein bisschen zu überlegen, wie ausführlich rede ich und bringe ich meinen Punkt klar rüber. Aber das soll euch nicht abhalten. Auf jeden Fall vor allen Dingen Fragen stellen, Diskussionsbeiträge bringen und Kritik. Gut, Wolfgang, ich würde sagen, wir fangen mit dir mal an. Du hattest ja als jetzt Leiter der Kontrollkommission, Auswertungs- und Kontrollgruppe der Abteilung, der Hauptabteilung 20, hattest du ja sicher tiefen Einblick über die Veränderungen, die sich in den 80er Jahren ergaben. Ja? Vielleicht kannst du uns ein paar Worte dazu sagen, du hast ja was vorbereitet. Zum Beispiel zur Frage der Einschätzung der SED und des MFS bezüglich der unterschiedlichen oppositionellen Gruppen. Und ging da die Einschätzung auseinander? Würdest du im Rückblick sagen, dass der Umgang mit den oppositionellen Gruppen so richtig war, wie es in der DDR passiert ist? Ist an. Also ich habe erstmal bloß ein paar Thesen vorbereitet. Das kann ja alles in der Diskussion noch vertieft werden, um erstmal grundsätzlich was zu sagen und beschränkt auf 7 Minuten. Also ich bitte um Entschuldigung, wenn da alles ein bisschen allgemein gehalten ist. Das lässt sich alles sicher noch vertiefen. Vom Ergebnis her war der Zusammenbruch des sozialistischen Systems in der Europa, darin eingeschlossen auch der DDR, zweifelsfrei eine Konterrevolution, bei der die alten Eigentumsverhältnisse, politischen Machtverhältnisse und so weiter restauriert wurden, kein Diskussionsthema. Unstrittig ist auch, dass seitens der BRD und ihrer westlichen Verbündeten alles in ihrer Macht Stehende unternommen wurde, um den Sozialismus zu beseitigen oder wenigstens seine Entwicklung zu behindern. Militärische Bedrohung und Hochrüstung, Wirtschaftsembargo und Sabotage, Propagandakrieg, subversive Aktionen bis zum Terror, Abwerbung, sogenannte Fluchthilfe und so weiter und so fort. Auch wenn sich im Kalten Krieg die Mittel und Methoden der Systemauseinandersetzung wandelten, von offen propagierten Rollback zur Konterrevolution auf Filzlatschen im Entspannungsprozess, das Ziel der Beseitigung des Sozialismus wurde seitens des Westens niemals aufgegeben. Darüber bestanden keine Illusionen, wohl aber über die eigenen Fähigkeiten, eine Niederlage des Sozialismus abzuwenden, bis hin zu einem fatalistischen Glauben, wonach eine solche Niederlage undenkbar erschien und 500.000 der DDR stationierte Sowjetsoldaten das Schlimmste verhindern könnten. Wer unter heutigen Verhältnissen eine sozialistische Perspektive anstrebt, muss sich mit den Ursachen der Niederlage auseinandersetzen. Dabei ist es wenig hilfreich, diese auf eine mehr oder weniger geniale Verschwörung oder Machenschaften des Westens, auf Verrat oder Versagen einzelner Führungspersönlichkeiten zurückzuführen, was sicher alles eine Rolle gespielt hat und in der jungen Welt von vorgestern Themenseite nachgelesen werden kann. Die entscheidende Ursache für den Sieg der Konterrevolution bildeten Fehler und Versäumnisse bei der Gestaltung und Verteidigung des Sozialismus, vor allem auf ökonomischem Gebiet, die in der DDR letztlich dazu führten, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung das Vertrauen in die Führung der SED verloren hat, sich in seinen Wohlstandserwartungen getäuscht sah und im Blick nach dem Westen keine wesentliche Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse mehr erwartete. Ein System, das sich nicht immer wieder kritisch überprüft, sich nicht immer wieder neuen Herausforderungen stellt, ist zum Untergang verurteilt. In der Sowjetunion begann 1964 mit Leonid Brezhnev, in der DDR nach 1970 mit Erich Honecker eine Periode der Erstarrung und Stagnation der sozialistischen Entwicklung. Die wissenschaftlich-technische Revolution wurde verschlafen. In der DDR wurde die kluge und rechtzeitige Förderung der Kybernetik abgebrochen und der Wissenschaftsrat aufgelöst. Das Experiment des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft wurde aufgegeben. Die Investitionen in der Volkswirtschaft wurden zurückgefahren, an einer überzogenen Subventionspolitik festgehalten und Devisenkredite zu großen Teilen in die Konsumtion gesteckt. Als 1989 sogar Genossen der SED vor dem ZK demonstrierten, wurde deutlich, dass die SED-Führung noch nicht einmal innerparteilich anstehende Probleme thematisiert und diskutiert hatte. Medien- und Presseorgane beschränkten sich auf eine einseitige Erfolgspropaganda und verloren dadurch an Glaubwürdigkeit. Die wachsende, überwiegend ökonomisch begründete Unzufriedenheit der DDR-Bürger fand ihren Ausdruck in dem zunehmenden und immer aggressiver werdenden Auftreten von Antragstellern auf Übersiedlung in die BRD. Im ersten Halbjahr 1989 hatten mehr als 125.000 Personen ihre Ausreise in die BRD beantragt. Praktisch alle großen Demonstrationen gegen die DDR, beginnend mit dem versuchten Missbrauch der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration von 1988 oder die Leipziger Montagsdemonstrationen, waren Demonstrationen solcher Antragsteller, die auch durch andere spektakuläre Aktionen, speziell Botschaftsbesetzungen, auf sich aufmerksam machten. Als sich ihnen in großer Zahl weitere unzufriedene DDR-Bürger anschlossen, geriet die Lage außer Kontrolle. Die sogenannte friedliche Revolution wird heute zumeist als Ergebnis des Wirkens sogenannter Bürgerrechtler dargestellt, die sich allerdings zu DDR-Zeiten mit einem solchen Titel nicht geschmückt haben. Anfang der 80er Jahre bildeten sich in der DDR hauptsächlich unter dem Dach der evangelischen Kirchen Gruppen, die allgemein als unabhängige Friedensbewegung der DDR bezeichnet wurden und ihre zunächst nur pazifistischen Forderungen, einseitige Abrüstung, Aufhebung der für den Verteidigungsfall vorgesehenen Wehrpflicht für Frauen, Verbot von Militärparaden und Kriegsspielzeug und Ähnliches auf weitere Bereiche, insbesondere den Umweltschutz und schließlich auch die Menschenrechtsproblematik ausdehnten. Noch im Juni 1989 umfassten diese lediglich ca. 2500 Personen, die in 150 sogenannten Basisgruppen organisiert waren. Hauptsächlich Friedenskreise und Umweltgruppen, aber auch 10 Menschenrechtsgruppen. Die Zusammensetzung war äußerst differenziert und nur ca. 80 Personen von ihnen wurden als überzeugte Feinde der DDR angesehen. Das mit der Friedensbewegung war natürlich Etikettenschwindel. Was jeder nachprüfen kann, der das heutige Friedensengagement der betreffenden Personen überprüft und zum Beispiel zu der überraschenden Feststellung kommt, dass die bei den Grünen als Bündnis 90 Integrierten den deutschen Kriegseinsatz gegen Jugoslawien mit ermöglichten. Tatsächlich ging es um die Etablierung einer legal operierenden Opposition außerhalb der sozialistischen Strukturen und nicht zufällig im Verbund mit der einzigen, aber einflussreichen und größten nicht-sozialistischen Institutionen in der DDR, den evangelischen Kirchen, die sich als Kirchen im Sozialismus, auf das Wort im kommt es an, definiert hatten und auch nach ihrer formellen Selbstständigkeit 1978 weiter finanziell am Tropf der westdeutschen Kirchen hingen. Als sich viele Bürger der DDR eskalierend im Herbst 1989 von der SED-Politik abgewandt hatten, wurden die genannten Gruppen zu Kristallisationszentren für neu entstehende Parteien und Bewegungen. Neues Forum, SDP, Sozialdemokratische Partei, also nicht SPD, SDP nannten sie sich, Demokratischer Aufbruch, Vereinte Linke und andere. Noch im Dezember 1989 wollte eine Mehrheit der DDR-Bürger keine Abkehr vom Sozialismus, sondern dessen Reformierung. So war das auch in den Programmen dieser neuen Bewegungen und Parteien formuliert. Diese erreichten bei den Volkskammerwahlen im März 1990 noch nicht einmal 3% der Stimmen. Die große Mehrheit der DDR-Bürger hatte sich überwältigt vom Versprechen der schnellen Einführung der D-Mark für Deutschland einig Vaterland entschieden und damit den Sozialismus abgewählt. Die Kronstädter Meuterei von 1918 war die erste Konterrevolution gegen eine sozialistische Staatsmacht. Lenin hatte seinerzeit die dabei eingeschlagene Taktik analysiert. Nur weg von den Bolschewiki, nur eine kleine Machtverschiebung, Freiheit des Handels. Den Rest würden die klugen Vertreter der Bourgeoisie vom Ausland aus schon bewerkstelligen. In vergleichbarer Weise haben sich die sogenannten Bürgerrechtler, soweit sie wirklich an einen verbesserten Sozialismus interessiert waren, als nützliche Idioten erwiesen, die der Konterrevolution den Weg bereiteten. Gut, dann geht die nächste Frage an Felix, zu meiner Linken hier. Wir haben es ja im Film gerade gehört, ein westdeutscher Neonazi-Kader meint, dass für die faschistische Bewegung ein explosionsartiges Anwachsen möglich wäre, gesetzt dem Fall, man würde uns dann völlig freie Hand lassen und würde uns legal zulassen, so wie das in der BRD der Fall ist. Das hat er gesagt, also über die Gebiete in der ehemaligen DDR. Unabhängig davon jetzt, ob seine Einschätzung bezüglich des Anwachsens der Bewegung richtig war und insbesondere das, was er als Grund nennt, ob das richtig war, unabhängig davon, interessant ist doch, dass er direkt den Staat mit ins Gespräch bringt. Felix, wie ist der Zusammenhang zwischen Staat und Faschisten zu bewerten, auch in Bezug auf die Gebiete der ehemaligen DDR? Ja, da ist natürlich eigentlich die Frage vor allem, wen du fragst. Also ich habe Geschichte studiert und in meinem Geschichtsstudium und auch in der Schule habe ich immer von der Stunde Null gehört, die quasi am 8. Mai 1945 dazu geführt hätte, dass der Faschismus in Deutschland ausgerottet ist, dass es keinerlei Beziehungen mehr zwischen dem deutschen Staat und Faschisten, die in irgendeiner Art und Weise existieren, geben würde. Andererseits habe ich in meinem Geschichtsstudium aber auch gelernt, dass die DDR und das ehemaligen Gebiete der DDR wir deswegen gerade mit diesem Nazi-Problem zu kämpfen haben, weil die DDR ein autoritärer Staat war, deswegen schon die Grundlagen dafür gelegt waren, dass eigentlich Faschisten im Osten sich wieder breit machen können, dass es einen staatlich verordneten Antifaschismus gab, gegen den natürlich jetzt die Jugend rebelliert und deswegen sich in faschistischen Organisationen organisiert und deswegen dort der Staat dann eben doch dafür verantwortlich ist, dass es eine gewisse Art von Faschisierung wieder gibt. Ich würde sagen, beides ist nicht haltbar, weil wenn man sich die Stunde Null im Westen anguckt, dann ist das eigentlich der pure Hohn, davon zu sprechen. Die Entnazifizierung, die auf der Potsdamer Konferenz eigentlich von den vier Siegermächten festgelegt wurde, hat im Westen nie stattgefunden. Es gab Schauprozesse wie die Nürnberger Prozesse, die aber tatsächlich eigentlich vor allem dem Zweck gedient haben, sich ein sauberes Image zu geben. Und am Ende hat es eher dazu geführt, dass die Kader des Faschismus sehr schnell wieder in Amt und Würden in der BRD gekommen sind und direkt den nächsten Feind vorgesetzt bekommen haben und den Blick nach Osten gerichtet haben, die Sowjetunion und die DDR zu bekämpfen. Und da sind natürlich kampferfahrene Verbündete eine gute Sache. Das zeigt sich dann auch tatsächlich in einigen Strukturen und Organisationen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ihr kennt das wahrscheinlich fast alles, deswegen auch nur ganz kurz. Die Organisation Gehlen als der Vorläufer des BND ist vielleicht das Musterbild dafür, wie faschistische Kräfte direkt wieder eingesetzt wurden, auch von der amerikanischen Militäradministration, um einen neuen Geheimdienst aufzubauen und mit dem konkreten Ziel auch tatsächlich die DDR zu vernichten und die Sowjetunion auch zu vernichten. Dann gab es eine Reihe von Stay-Behind-Organisationen im Laufe des Kalten Krieges, also NATO-Geheimarmeen in ganz Westeuropa, die konkret dem Zweck dienen sollten, im Zweifelsfall hinter den feindlichen Linien zu agieren und auch dort dem Sozialismus das Leben schwer zu machen. In der BRD sind dafür Beispiele Gladio oder die Wehrsportgruppe Hoffmann, der Bund Deutscher Jugend. Und auch schon bereits kurz vor Gründung der BRD hat man angefangen, wieder in verschiedenen Strukturen V-Männer einzuschleusen. Das hat sich im Laufe der Zeit noch viel mehr intensiviert und das bekannteste Beispiel ist vielleicht der V-Mann Stoffel. Das habt ihr vielleicht auch schon mal alles gehört. Wolfgang Frenz aus Solingen, der wurde bereits 1959 vom Verfassungsschutz angeworben, war dann auch eines der Gründungsmitglieder der NPD und hat in der NPD immer sehr offen einen Umgang damit gepflegt, dass er für den Verfassungsschutz arbeitet und hat selbst auch gesagt, also wenn ich diese Gelder nicht bekommen hätte, dann hätten wir unsere Partei und unsere Struktur hier nicht so aufbauen können, wie wir es tatsächlich getan haben. Das Ganze hat sich dann auch in der weiteren Zeit natürlich immer weiter fortgesetzt, in den 80er Jahren mit vermehrten Angriffen, wo dann tatsächlich die Faschisten auch das Gefühl hatten, dass sie auch auf der Straße wieder aktiver werden können und gipfelt dann natürlich irgendwie nach der Wende in verschiedenen Angriffen in Hoyerswerda, Solingen, Pipapo oder dem NSU und heute dem Hannibal-Netzwerk und UNITA. Auch organisatorisch hat der westdeutsche Staat es den Faschisten sehr leicht gemacht, sich wieder neu aufzustellen. Mit dem Bund der Heimatvertriebenen hat sich bereits 1950 eine Organisation gegründet, die sehr offen den Revanchismus gepflegt hat und die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, die ehemaligen Ostgebiete sich wieder einzuverleiben. Und das natürlich auch nur unter der Bedingung, dass man die DDR auch direkt wieder dem westdeutschen Staatsgebiet einverleibt. 1964 mit der Gründung der NPD, ich hatte es gerade schon gesagt, und den Wahlerfolgen, die diese Partei auch erringen konnte, 1969 wäre sie sogar fast in den Deutschen Bundestag eingezogen, hatte sich dann auch eine Struktur, die direkt sich als Nachfolgeorganisation der NSDAP verstand, gegründet. Und sie hat natürlich auch einfach im westdeutschen Staat, weil ihr keine Grenzen gesetzt wurden und sie im Gegenteil durch die V-Männer zum Beispiel aufgebaut wurde, eine sehr wichtige Struktur gebildet, in der Faschisten sich überhaupt organisieren konnten. All das war im Westen vor allem nur deswegen möglich, weil sich die Produktionsverhältnisse nicht geändert hatten nach 1945. Das heißt, die Grundbedingungen dafür, dass Faschisten überhaupt wirken können, hatten sich nicht verändert und der westdeutsche Staat hat sich auch keinerlei Mühe gegeben, irgendwie faschistische Umtriebe im Zaum zu halten. Das liegt auch überhaupt nicht in seinem Interesse. Ganz im Gegenteil, er hat sie massiv aufgebaut und hat eine Stunde Null sozusagen hat es im Westen einfach nicht gegeben. Ganz anders ist es in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR gewesen. Die DDR hatte einen grundsätzlich antifaschistischen Charakter. Das liegt natürlich zum Teil auch einfach in ihrer Geschichte begründet. Sie wurde von Antifaschisten aufgebaut. Sie wurde von den Leuten aufgebaut, die unter dem Faschismus am meisten gelitten haben. Und es gab aber vor allem eben auch keine materielle Basis für den Faschismus in der DDR. Es gab keine Monopolbourgeoisie. Das Bildungssystem und die offizielle Kultur in der DDR waren antifaschistisch ausgerichtet. Und man war bemüht darum, die Jugend im Geist des Internationalismus zu erziehen. Und die gesamte Politik war darauf ausgerichtet, den Kampf auch tatsächlich antifaschistisch zu organisieren. Also ihr habt es im Video auch gehört, es ist immer die Rede vom antifaschistischen Schutzwall. Man hat also auch keinerlei, man hat sich keine Illusionen gemacht, was der westdeutsche Staat eigentlich tatsächlich auch ist und hat das auch sehr offen in der Propaganda und in der Agitation vertreten. Erst in den 1980er Jahren haben sich dann auch in der DDR faschistische Gruppierungen entwickelt. Und da muss man dann vielleicht auch tatsächlich die Frage stellen, was ist da schiefgelaufen? Weil es eine lange Zeit gab, in der diese Gruppierungen von den Sicherheitsorganen verharmlost wurden und als Raudis abgetan wurden. Und man erst nach verschiedenen Angriffen und nach Aktivitäten dieser Faschisten dann aber eine sehr harte Vorgehensweise davor gefunden hat und auch sehr deutlich gemacht hat, dass man nicht bereit ist, sich organisierende Faschisten tatsächlich zu akzeptieren. Genau. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Angriff auf ein Konzert in der Berliner Zionskirche 1987. Und da stellte der Berliner Staatsanwalt der DDR fest, dass von den 35 Angreifern auf dieses Konzert 20 aus dem Westen kamen und nur weniger als ein Drittel sozusagen überhaupt DDR-Bürger waren. Das heißt, der Westen hat auch die ganze Zeit natürlich versucht, die Situation im Osten weiter zu destabilisieren. Genau. Fakt ist auf jeden Fall, dass es in der DDR nie eine Massenbasis für Faschisten gegeben hat und dass es auch keine Möglichkeit gab, legal faschistische Strukturen aufzubauen, einfach weil der Staat grundsätzlich anders ausgerichtet war. Aus einer solidarischen Perspektive muss trotzdem geprüft werden, wie es passieren konnte, dass in den 80er Jahren sich diese Strukturen entwickeln konnten und wie es sein konnte, dass man daran nicht eher gegengesteuert hat und vielleicht auch die Frage stellen, inwiefern das im Gesamtzusammenhang mit der Entwicklung des Revisionismus in der DDR dann auch steht. Vielleicht noch ein paar Worte zur Rolle der Faschisten dann auch nach der Konterrevolution, weil wir ja von 30 Jahre Konterrevolution nicht nur vor 30 Jahren reden, sondern auch einer permanenten Entwicklung danach. Wir haben relativ schnell eine Situation gehabt, wie es auch im Film vorgekommen ist, dass faschistische Kader in den Osten gezielt geschickt wurden, um hier Strukturen aufzubauen. Das ist ihnen im Wesentlichen auch gelungen, vor allem natürlich deswegen, weil die soziale Situation für die Leute hier im Osten zur Katastrophe geworden ist. Die Treuhand, aber auch verschiedene andere Entwicklungen haben dazu geführt, dass die Leute und vor allem die jungen Menschen die Perspektive verloren haben. Wenn man das Beispiel Jena nimmt, dann ist das eben auch genau die Geburtsstunde des NSU, weil der NSU sich vor allem aus Jugendlichen heraus entwickelt hat, die für sich keine Perspektive gesehen haben und die nicht wussten, wie sie in der Gesellschaft in Zukunft ihr Leben gestalten sollen und dann ihre Lösung in völkischen Ideologien und in einer Gemeinschaft und der Volksgemeinschaft gesehen haben. Tatsächlich haben wir mit diesen Problemen auch bis heute im Osten zu kämpfen und in Thüringen natürlich insbesondere, weil der der Antifaschismus, der heute bei uns geprägt wird, vor allem einer ist, der einerseits von staatlichen Strukturen lebt, also Rot-Rot-Grün wird als staatlicher Antifaschismus in einer gewissen Art und Weise in Thüringen begriffen, ist leider überhaupt nicht der Fall. Seit Rot-Rot-Grün an der Macht ist, gibt es mehr Abschiebungen, es ist zum ersten Mal in Jena wieder zu Demonstrationen von Faschisten gekommen, ohne dass ihnen nennenswert was entgegengesetzt werden konnte. Und wir haben einfach eine Situation, in der man feststellen muss, dass die Tatsache, dass in der DDR, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, jetzt wieder der Imperialismus an der Macht ist, die dazu führt, dass auch Faschisten wieder vermehrt auf der Straße sind. Danke, Felix. Hallo, hallo. 1, 2. Hört man mich? Ah ja, das ist der, genau, der zweite ist es. Aytac, an dich die Frage. Die DDR hatte ja auch eine Bedeutung als Herberge für Freiheitskämpfer von überall auf der Welt. Ja? Sie wurde dann in den 80er Jahren zunehmend von radikalen Linken aus Westdeutschland dafür kritisiert. Und wir sehen ja auch, also das geht ja dann immer weiter, wir sehen nach der Konterrevolution Konkretkongress, wir sehen aber auch solche Kandidaten wie Joschka Fischer, die dann den ersten Krieg von deutschem Boden wieder aus organisieren. Kannst du über diesen Zusammenhang ein bisschen was erzählen, über die Frage, was war diese Kritik eigentlich, was war der Internationalismus in der DDR und wie hat sich das entwickelt? Ich glaube, hört man mich? Ja, jetzt. Man fragt sich natürlich, wie war das möglich, dass auf einmal Joschka Fischer überhaupt erst an die Macht kommen kann und dann etwas sagen kann, was viele auf der Straße dann später auch gesagt haben, in Kurzfassung, Antifa heißt Luftangriff. Das ist ja eigentlich, was da drin steckt sozusagen, ist ein Spruch aus der antideutschen Bewegung, den man kennt, ist auch ein Titel eines Buches von Susanne Witt-Stahl und Michael Sommer. Ich kann nicht nur empfehlen, um so ein bisschen den geistigen Zustand dieser Bewegung nachzuvollziehen und die Entwicklung, die sie genommen hat. Die Frage also ist, wie kommt es dazu, dass die Herrschenden auf einmal mit Antifaschismus Krieg führen können. Und ich würde sagen, da muss man schon einiges zurückgehen. Es hat, was wir auch gesehen haben bei dem Konkretkongress, eigentlich ist das ja das Ende. Deshalb fand ich auch sehr gut, dass der Streit zwischen Held und Gremlitzer so gezeigt wurde. Man kann sich auch den ganzen Film angucken. 2 Stunden oder länger, ich weiß nicht. Also es lohnt sich, wenn man ein bisschen Geschichte der 80er, 90er so vorgeführt bekommen möchte. Jedenfalls ist es so, dass das eigentlich das Ende war. Dieses Bündnis ist nie wieder Deutschland, was zusammengekommen war von den Teilen der Linken, die gesagt haben, oh mein Gott, die DDR ist weg, was tun? Dieser Kongress ist auch beschrieben mit dem Titel Was tun? Was war passiert? Denn wie man offensichtlich sieht, das habt ihr jetzt nicht gesehen, waren zwar Kurt Gosweiler und andere, also Georg Fülbert sitzt auch auf dem Podium an anderer Stelle, Sarah Wagenknecht, die ja die DDR noch verteidigt. Das heißt, es waren ja verschiedene Strömungen zusammengekommen. Und man fragt sich da schon, wie kamen denn diese Leute eigentlich überhaupt zusammen? Denn vor der Konterrevolution waren das nun wirklich keine Freunde. Also diese Strömungen, sage ich mal, die Teile aus der radikalen Linken, eine sozusagen Fortsetzung oder Wurmfortsatz der neuen Linken aus der 68er-Bewegung und teilweise aus maoistischen Splittergruppen wie der KB entstandene Gruppen, die eigentlich sich mit den sogenannten Sowjettreuen sozusagen überhaupt nicht einig waren vor der Konterrevolution. Aber in dem Moment, wo klar wurde, die DDR wird es nicht mehr geben, kommen die zusammen. Und zwar 1991 bei der Nie-wieder-Deutschland-Demonstration in Frankfurt am Main. Da bildet sich ein Bündnis, ein sehr breites Bündnis, muss man sagen, zwischen all diesen Strömungen. Kurze Klammer dazu, wer nicht dabei war, waren die MLPD, waren viele trotzkistische Organisationen und andere maoistische Organisationen, die sich eigentlich gefreut haben, dass es endlich die DDR nicht mehr gab. Also die haben das auch tatsächlich offen gefeiert und bis heute wird das sozusagen auch historisch in ihrer Analyse gesagt, naja, das war der richtige Schritt, ein geeintes Deutschland, die Arbeiterklasse ist wieder zusammen. Klammer zu, muss man jetzt nicht länger drüber reden. Die waren bei diesem Bündnis nicht dabei, 1991 mit dem Titel Nie wieder Deutschland. Interessanterweise, und das beschreibt Gerhard Hahnloser in seinem Buch auch sehr gut, hat die radikale Linke wurde sozusagen so sehr in einen Schock versetzt, und zwar vor allem, weil sie Angst vor dem Mob hatte. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sie auf einmal aufsteht und sagt, Mist, jetzt ist die DDR weg, jetzt ist der Mob los. Jetzt passiert etwas, was vorher wenigstens ein bisschen in den Griff bekommen wurde von der DDR. Und deshalb wünschen wir uns, also das Großmachtstreben Deutschlands steht auf der Tagesordnung. Man muss dazu sagen, es wurde damals tatsächlich davon geredet, und zwar vor allem von denjenigen, die dann später die antideutsche Szene gebildet haben. Das Vierte Reich wurde erwartet. Und zwar relativ schnell. Man ist davon ausgegangen, jetzt geht's ab, jetzt wird Deutschland zu Großdeutschland und das Großmachtstreben steht an. Auch diese Szene, die das gedacht hat damals sozusagen, dass das ansteht und deshalb man jetzt zusammenkommen muss und zusammenstehen muss gegen die Faschisierung, haben die einen gesagt, gegen das Vierte Reich, gegen den Mob auf der Straße. Die Leute sind zusammengekommen, haben die Nie wieder Deutschland-Demo organisiert. Und wie wir es ja auch vorhin schon gehört haben, nicht alle Reden wurden zugelassen zu der Zeit, weil sie dann das Bündnis hätten spalten können. Spätestens aber mit dem Konkretkongress war es vorbei. Es gab keine Einheit und diese verschiedenen Ströme hätten auch nicht mehr zusammenkommen können. Die Wurzeln der Spaltung liegen schon meiner Meinung nach weit vor der Konterrevolution. Und zwar bestehen sie tatsächlich unter anderem auch in einer Kritik an, dann hat man den Robert Kurz gehört, den Wertkritiker, vielleicht habt ihr ihn euch so rumgemerkt aus dem Konkretkongress, der dann gegen den Arbeiterbewegungsmarxismus wettert. Das war nichts Neues, das hat man schon länger gemacht sozusagen. Und es hat er auch gepflegt, tatsächlich diese beiden Begriffe, Kasernenhofsozialismus in der DDR. Das waren sozusagen die Leute, die da trotzdem saßen, gesagt haben, jetzt müssen wir irgendwie zusammen was machen. Diese Kritik gab es schon vor der Konterrevolution. Diese Kritik geht sehr weit zurück auf diese, schon antikommunistische Strömung kommend aus der neuen Linken. Ich würde vielleicht ganz schnell versuchen, weil das war eigentlich auch das, was der Gerhard, glaube ich, übernommen hätte, eine Charakterisierung zu geben von dieser Strömung, die dann später eine antideutsche Strömung plus antinationale Strömung ausmacht. Eine Sache vorweg, ich glaube, man kann sich diese antideutsch-antinationale Strömung, die darf man einerseits nicht zu sehr als eine unterschiedene, aber auch nicht zu sehr in einer Einheit denken. Interessant an dieser Unterscheidung ist unter anderem, das wissen vielleicht viele nicht, dass die Antideutschen tatsächlich viel konsequenter gegen das Vierte Reich, in Anführungsstrichen, durchgehalten haben, bis zu einem gewissen Punkt, würde ich sagen, und zwar ungefähr bis 2003. Die andere Seite ihres Antideutschseins war immer eine transatlantische Orientierung, also eine Pro-USA-Orientierung. Die Antinationalen waren viel früher schon auf dem Pfad zu sagen, nö, wir sind eigentlich für jeden Krieg. Eigentlich sind wir für jeden. Das hat man 1999 bei dem Angriff auf Kosovo gesehen, dass die Spaltung ging da nicht wie vorher, 1991, als es um den Golfkrieg ging, da ging die Spaltung zwischen Antideutsch, Anti-Imp in der Szene. 1999 ging die Spaltung vor allem zwischen Antideutsch und Antinational. Weil die Antideutschen gesagt haben, oh mein Gott, Deutschland in den Krieg, nee, wir sind dagegen, weil wir sind ja Antideutsch. Antinationalen haben gesagt, Nation her, Nation hin, scheißegal, wir sind für den Krieg. Also das ist eine Entwicklung und diese hat sich aber dann irgendwann aufgelöst, in dem Moment, wo eigentlich die die gesamte antideutsch-antinationale Bewegung eigentlich den mehr oder weniger vom Staat verschluckt wurde, kann man sagen, oder einverleibt wurde von den Herrschenden in ihrer Argumentation, aber auch teilweise als also institutionell sozusagen. So, jetzt mal vielleicht schnell, ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin, zur Charakterisierung dieser Strömungen. Ich hatte mir ein paar Stichpunkte dazu gemacht, was man alles über sie sagen kann. Das ist nicht polemisch gemeint. Also erst einmal kann man über sie sagen, sie sind kleinbürgerlich. Zweitens kann man sagen, sie sind defätistisch, identitär, egozentrisch, profitneurotisch, autoritär und elitär. Das kann man ziemlich genau ausführen, woher das kommt und was es für Auswirkungen hat. Kannst du den Begriff defätistisch, glaube ich, einmal kurz... Das mache ich sofort, wenn ich da beim Begriff angelangt bin. Kleinbürgerlich muss man nicht lange da was zu sagen. Tatsächlich ist es so, dass die meisten aus dieser Strömung, also die Arbeiterklasse findet da kaum Platz. Die meisten kommen aus kleinbürgerlichen Schichten. Es geht um die soziale Herkunft tatsächlich. Das meine ich nicht nur so, ich sage mal, politisch angreiferisch. Defätistisch bedeutet... eine Haltung an den Tag zu legen, indem man eigentlich nicht davon ausgeht, dass irgendetwas, was man macht, zum Positiven sich wenden wird, irgendein Sieg irgendeines Subjektes noch zu erwarten sei. Das ist Defätismus. Und der Defätismus zieht sich komplett durch und das ist eben nicht nur mit der Konterrevolution gekommen, sondern es kommt von viel früher. Die Interpretation des Holocaust spielt dabei eine ganz große Rolle. Der Rückgriff auf die kritische Theorie, auf Adorno, auf Horkheimer spielt eine ganz wichtige Rolle. Der sozusagen Geschichtspessimismus. Und wenn man die Schriften der Denker dieser Strömung liest, wobei fast alle ja Denker sind in dieser Strömung, tatsächlich spielt dieser Geschichtspessimismus eine explizit wichtige Rolle. Sie wendet sich frontal gegen den sogenannten Geschichtsoptimismus des Marxismus und greift ihn an und das steckt sozusagen ganz stark da drin. Dabei spielt es eine ganz wichtige Rolle, die wir bis heute eigentlich als roter Faden sehen können, dass es kein Subjekt geben kann, was in irgendeiner Weise eine Veränderung herbeischafft. Das kann es gar nicht geben. Es kann also weder ein revolutionäres noch überhaupt ein positives Subjekt geben, denn die Welt ändert sich nicht zum Guten. Was übrig bleibt, ist die reinste Kritik am Bestehenden. Also Gremlitzer sagt dann sowas wie die unerträglichen Zustände, in denen wir leben und die eigene Positionierung ist dann, ich bin in einer Dauerkritik. Damit rette ich mich sozusagen. Damit wären wir auch beim Egozentrischen. Es geht immer um mich. Es geht darum, wo bin ich? Wie kann ich mich aus dieser Misere retten? Wie kann ich sozusagen nicht deutsch sein? Oder wie kann ich kritisch bleiben? Wie kann ich sozusagen mich dieser Verwertungslogik irgendwie nicht unterwerfen? Und so weiter und so fort. Es geht sehr stark um meine Person, mein Ich. Identitär ist sehr wichtig, meiner Meinung nach, weil es gibt daran sozusagen Punkte, die für die Herrschenden sehr wichtig waren, wie sie aufnehmen und benutzen konnten für sie. Und eigentlich sehen wir, vielleicht fange ich damit auch ein bisschen so rum an, dass der Sellner, unser Identitärer aus Österreich sozusagen, also Faschist, dann irgendwann gesagt hat, ach, da gibt's irgendwie in der deutschen Antifa, da gibt's so Leute, mit denen können wir uns ganz gut vorstellen zu arbeiten. Ist ja auch klar, er hat das Stichwort verstanden. Das Antideutsch ist eigentlich mehr oder weniger ein Synonym für Deutsch. Warum? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Antideutschen diskutiert habt, aber meistens fällt der Satz, aber wir als Deutsche können nicht. Ich als Deutscher kann doch nicht und so weiter. Und es geht immer um Holocaust. Das belasse ich erstmal dabei. Also da sehen wir schon so ein bisschen Querfront und wie wird das möglich? Es wird auf jeden Fall möglich. Das ist tatsächlich hier auch ziemlich gut zusammengefasst, auch von den verschiedenen Protagonisten dieser Bewegung. Die Antideutschen sind autoritär. Sie wenden sich, weil sie die Gefahr vor allem vom Mob sehen. Am Anfang, Gremlitzer sagt noch Staat, Mob, aber eigentlich bleibt am Ende doch der Mob übrig. Und um sich vor diesem Mob zu schützen, ist es besser, den Staat anzurufen. Irgendwann sagt er auch, Krieg ist besser als Auschwitz und so weiter und so fort. Also es geht immer so weiter und man, wie gesagt, wenn man in der Bewegung ist und man mit den Leuten zu tun hat, weiß man, sie scheuen vor nichts zurück, sie vor Verboten, vor Denunziation, vor Anrufen des Staates, um die Internationalisten oder Linke Antiimperialisten sozusagen der Repression auszuliefern. Dazu, dass sie elitär sind, will ich gar nicht so viel sagen. Also sie wenden sich tatsächlich, also das Gegensatzpaar Barbarei und Zivilisation ist eine Gedankenfigur, die bei den Antideutschen und Antinationalen eigentlich immer irgendwie reproduziert wird und immer da ist. Also meistens wendet sie sich dann gegen die arabische Barbarei. Das ist vor allem das Thema und spätestens seit dem 11. September ist es dann auch ja Mainstream herrschende Meinung und so weiter, das kann man machen und Zivilisation ist die USA. Also ich werde jetzt nicht mehr so viel dazu sagen, dieser Rückbezug auf Holocaust und dass diese ganzen Punkte eigentlich genau da aus einer Reaktion auf, wie erklären wir uns eigentlich den Holocaust kommen und da eine massive Krise sozusagen innerhalb der postfaschistisch entstehenden linken Bewegung, die sich gegen die eigenen Eltern gewendet hat und so weiter entstanden ist. Adorno spielt dabei einfach eine ganz wichtige Rolle in der Frage, wie man die sich darauf bezieht und was man für Schlussfolgerungen eigentlich ziehen kann. Genau, also das erstmal soweit. Vielleicht doch die Frage, die ich mir gestellt hatte, war, was war die DDR eigentlich für diese Leute? Um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, um nochmal ganz kurz den Bogen zu kriegen zum Internationalismus. Also eine Sache muss man ja nochmal auf den Schirm kriegen, einfach der Hauptfeind. Dieser Bewegung ist ja die Linke, die Friedensbewegung und die Antiimperialisten. Damit fängt das Ganze an. Alles, was irgendwie links ist, alles, was irgendwie Antiimperialist, der Gegner, an den man sich wendet. Das kommt auch weit vor der Konterrevolution. Das ist nicht unwichtig, um zu verstehen, dass das nicht so war, dass sozusagen das Ganze irgendwie durch diese intellektuelle Krise entstanden ist nach der Konterrevolution, sondern eigentlich kam die Kritik weit früher in Westdeutschland gegenüber der Friedensbewegung, die auf Begriffe wie Nation, Volk, Befreiungsbewegungen, Selbstbestimmung der Völker gepocht hat. Da fing die Kritik schon an zu sagen, ihr seid doch eigentlich selber völkisch, ihr habt es nicht verstanden, dass man davon Abschied nehmen muss. Eine große Schwäche der Internationalisten und Antiimperialisten im Westen, kann man sagen, die eine sehr große Ähnlichkeit aufweist zu den Antideutschen selbst, und zwar im Kern, ist, dass viele Internationalisten tatsächlich im Westen so etwas wie eine Folklore-Romantik, aber auch, und das ist, glaube ich, vor allem der Kern der Ähnlichkeit, ist, dass sie sich von der Arbeiterklasse in den eigenen Ländern abgewendet hatten und sich dem Trikont zugewendet hatten und gesagt, dort suchen wir sozusagen das revolutionäre Subjekt, dort kann es nur sein, weil die deutsche Arbeiterklasse, und das ist die Ähnlichkeit, ist genauso schlimm wie die Nazis im Dritten Reich, mit denen können wir nichts anfangen. Das heißt, der Arbeiterklasse in Deutschland den Rücken zuzuwenden und den nationalen Befreiungsbewegungen zuzuwenden, das war ein Problem. Die DDR, ich mache hier Stopp, dann können wir in der Diskussion drauf eingehen. Super, danke, Aytac. So. Also, wir würden jetzt, kann jemand hier die Mikrofone einmal rechts und links aufstellen? Wir haben Saalmikrofone, die wir aber nicht rumgeben lassen, sondern wenn ihr Beiträge leisten wollt, dann stellt euch bitte da an. Das ist einfach ein bisschen praktikabler für uns und macht auch ein bisschen eine höhere Disziplin, als wenn wir das jetzt die ganze Zeit dann rumgeben müssen und so. Das wird dann fasert ein bisschen aus. Ich würde aber diese Diskussionsrunde, also wir hatten gesagt, die erste Diskussionsrunde nochmal ein bisschen wieder zurück, so wie du es am Ende auch gemacht hast, die Frage der DDR, die Frage der Konterrevolution. Und natürlich bei allen Diskussionsrunden, das werden wir jetzt auch gleich merken, spielt das Verhältnis zur Arbeiterklasse immer eine große Rolle und zur Bevölkerung. Und Wolfgang, ich würde diese Diskussionsrunde jetzt, also ihr könnt euch schon anstellen, wenn ihr was zu sagen habt, könnt ihr gerne schon nach vorne kommen. Ich würde trotzdem die erste Frage nochmal an Wolfgang stellen. Und weil ich das schon sehr beeindruckend finde, die Zahlen, die du jetzt genannt hast, man hat nur 80 Feinde der DDR ausgemacht in dieser ganzen Bewegung von 2500 Leuten ungefähr. Trotzdem ist es so gekommen, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung der DDR sozusagen vor den Karren hat spannen lassen. Ja, das hast du ja auch am Ende so ein bisschen ausgeführt. Und mich würde schon noch mal interessieren, oder vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, zur Frage, was hat das mit dem Bewusstsein der Bevölkerung der DDR zu tun gehabt? Also wie konnten sie sich vor den Karren spannen lassen? Ja, also wie kam es dazu, dass sie vor den Karren gespannt werden konnten? Ja, das wäre, vielleicht kannst du dazu noch mal was zu sagen. Welche Rolle also spielt die Bewusstseinslage in der Bevölkerung? Und wieso, so scheint es ja, gab es keine Vorbereitung dieses Bewusstseins auf solche Krisenfälle, ja, wo offensichtlich die Mehrheit der Bevölkerung kein Interesse hat, dass der Sozialismus untergeht und es aber doch trotzdem dazu kommt und sie sich haben vor den Karren spannen lassen? Ja, man muss natürlich in diesem Zusammenhang die Medieninformationspolitik der DDR kritisch betrachten. Die Medienpolitik der DDR funktionierte etwa nach dem Prinzip, wir, das Fernsehen, die Presse der DDR, sind zuständig für die guten Nachrichten. Die schlechten Nachrichten erfahren die Bürger der DDR übers Westfernsehen ohnehin. Das heißt, der große Vorteil eigentlich der kommunistischen Bewegung, immer wieder Menschen der verschiedensten Herkünfte und so weiter zu überzeugen, mit besseren Argumenten zu überzeugen, ging dabei verloren. Es ist praktisch nichts problematisiert worden. Es wurde nicht offen diskutiert über das, was ansteht an Problemen. Und so ging die ganze Propaganda, das wurde immer schlimmer im Laufe der Zeit, über die Köpfe der Bevölkerung hinweg. Das ist meiner Meinung nach ein großes Versäumnis, dass man hier nicht überlegt hat oder überhaupt registriert hat, dass also vieles, was deklariert wurde, gar nicht ankommt. Man hat sich berauscht an Äußerlichkeiten. Ich kann mich noch erinnern, dass Oskar Lafontaine Erich Honecker angehalten hat und gesagt hat, er soll sich doch mal bisschen um deine Bevölkerung kümmern, die werden immer unzufriedener und so weiter. Und Erich Honecker hat gesagt, er lädt ihn mal ein zur 1. Mai-Demonstration, da sieht er, wie die Bevölkerung ihn zujubelt. Ja, dieser Realitätsverlust, gar nicht wahrnehmen der Realitäten, das hat also doch dazu geführt, dass die Propaganda der DDR, die in vielen Fragen formal blieb und über die Köpfe der DDR-Bürger hinwegging. Das war meiner Meinung nach so ein wesentlicher Punkt dabei. Und es ist ja dann auch so gewesen, diese Friedensgruppen und Umweltgruppen, von denen ich gesprochen habe, die hatten ja überhaupt nicht irgendwelche Programme, die den Bedürfnissen, die den Wünschen der Bevölkerung entsprochen hätten. Es waren abgehobene Dinge, teilweise abstrakt. Es war nicht so, dass sie praktisch irgendwie die Seele der DDR-Bürger repräsentiert hätten. Es war einfach nur so, dass nachdem die DDR-Bevölkerung sich von der SED-Führung abgewandt hat und zur Überzeugung gekommen war, mit denen wird sowieso nichts mehr, waren die Einzigen, die erstmal da waren. Die waren die Einzigen, die da waren und plötzlich das neue Forum innerhalb kürzester Zeit, 100.000 Mitglieder, alles strömte zu diesen Menschen hin. Und dann schien das alles in Ordnung zu sein, aber in Wirklichkeit wurden natürlich die Strippen im Hintergrund gezogen. Also ich kann mich erinnern, eine meiner letzten Informationen, die ich für Hans Motrow dann und Gregor Gysi angefertigt hat, da ging dann daraus hervor, dass die Blockpartei CDU einen Parteitag hatte im November, in dem sie sorgsam alles, was mit Sozialismus zu tun hatte, aus ihrem Programm eliminiert hatten. Und die West-CDU konzentrierte sich dann im Bündnis mit dieser Ost-CDU darauf, die Wahlen zur Volkskammer im März entsprechend vorzubereiten. Die sogenannte Sozialdemokratische Partei hatte im Dezember 1989 schon über 1 Million Westmark bekommen für die Ausstattung ihrer Büros und für Propagandamaterial etc. Also von Westen her wurde dann praktisch dieser Zustand, wo keine aktive Gegenwehr mehr vorhanden war, ausgenutzt, um die Weichen zu stellen. Also diese Bürgerrechtler waren eine Zwischenstufe, sie waren nur ein Mittel zum Zweck, um erstmal die politische Macht zu paralysieren, und im Hintergrund kamen dann die eigentlichen Macher, die dann auch die Deutschlandfahnen in Massen nach Dresden und überall hingebracht hatten, die dann auch die Wahlplakate gedruckt haben und so weiter. Also man sollte diese Bürgerbewegung wirklich nicht überschätzen. Sie hatten keine charismatischen Führer oder irgendwie durchgreifende, überwältigend emotional aufgebaute Programme. Sie waren einfach da gewesen als jemand, der gegen die DDR war, wie sie bestand und was viele Bürger nicht mehr wollten. Und dann hat sich das also so entwickelt. Also ich weiß nicht, ob ich mich deutlich gemacht habe. Also so ungefähr müsst ihr das sehen. Ja. Danke. Dann haben wir jetzt hier schon die ersten Beiträge am Mikrofon. Ich hoffe, das Mikrofon ist an. Ich bin mir noch. Ja, ist an. Nee, ist noch nicht an. Bisschen länger draufdrücken. Da unten auf dem. So. Test? Ja, das klingt gut. Ja, ich habe eine Frage, weil als ein Ausländer, der über dieses antideutsche Movement hört, die Frage ist für mich, was ich nicht verstehen kann. Weil im Zweiten Weltkrieg über 30 Millionen Sowjetbürger waren von den Deutschen tot. Im Ersten Weltkrieg und währenddessen, also in Namibien, 2 Völker waren gesäubert. Warum die Antideutschen beziehen sich nur auf den Holocaust und nicht auf die 30 Millionen Sowjeten oder die Leute in Namibien? Ja. Ich glaube, erstens ist es nicht immer nur so, dass sie sich nicht auf die anderen beziehen. Zweitens, also tun sie tatsächlich selten, aber wenn man so machen würde, wie du es jetzt machst, würden sie sagen, ja natürlich, das ist doch klar, das ist doch das Deutsche. Aber es geht tatsächlich um noch etwas anderes, nämlich um den Antisemitismus. Es geht nicht nur um wie viele Tote, sondern es geht um das, was man als Singularität von Auschwitz bezeichnet, und dass der Antisemitismus, jetzt rede ich, aber bitte missversteht mich nicht, in einem Querfrontjargon, nämlich im deutschen Volkskörper, liegt der Antisemitismus quasi drin. Das ist deren Ideologie. Sie glauben wirklich ernsthaft, dass im deutschen Volkskörper sich besonders der abstrakte Wert des Geldes ausdrückt, weil darin der Antisemitismus sozusagen, also der Antisemitismus im deutschen Volkskörper am ehesten aufgenommen wurde, so muss man es eigentlich sagen. Also verzeiht mir diese Wortwahl. Ich glaube schon, dass sie dem Geist der wirklich selten auch ausführen kann ernsthaft, worum es denn eigentlich geht. Zutiefst biologistisch argumentiert, identitär argumentiert, völkisch argumentiert gar, einfach eingesogen haben. Etwas, was ich vorhin nicht gesagt habe, was, glaube ich, wichtig ist, um die Bewegung zu verstehen, ist, meiner Ansicht nach übernehmen sie eins zu eins die Terminologie und den Inhalt des modernen Antisemitismus. Weil sie sich nämlich weigern, zum Beispiel zu akzeptieren, dass die Juden, die von den deutschen Faschisten ermordet wurden, Deutsche waren. Und nicht Juden, so wie sie sie gerne hätten. Und das ist etwas, was genau der moderne Antisemitismus ist. Es besteht aus zwei wesentlichen Elementen. Der eine ist, das Judentum kann nicht von einem anderen Volk sozusagen übernommen werden oder integriert werden, weil es was ganz anderes, das muss weg. Und das muss weg, ist das Zweite. Das sieht man bei den Evangelikalen, die in England oder in Nordamerika, also in USA, sozusagen die pro-zionistischen Lobbys bilden, damit sie die Israelis, den israelischen Staat aufbauen, weil man will die Juden weghaben. Und wenn man den Argumentationen folgt, ist das, glaube ich, das treibende Motiv, wie man gibt den Juden eine Heimstätte und dort sind sie besser aufgehoben als in anderen Ländern unter anderen Völkern. Ich habe das vielleicht jetzt nicht gut genug erklärt. Bestimmt würden viele Antideutsche jetzt hier schreiend im Dreieck springen, weil sie sagen, hat mit uns nichts zu tun, wir wollen doch einen Schutzraum. Aber tiefliegend ist das. Sie sind fixiert sozusagen auf diese Frage und man kann es, und ich glaube, das wäre ein Fehler, es nicht verstehen zu wollen. Also man kann es verstehen und man muss es verstehen wollen, woher das kommt. Weil ich meine, wir dürfen uns ja auch nichts vormachen. Der Holocaust ist natürlich eine der schrecklichsten Verbrechen, die Menschheit veranstaltet hat. Und ich kann mir schon gut vorstellen, also wenn man Adorno liest, dann merkt man, okay, man kann verstehen, wo das herkommt sozusagen. Nur nehmen sie leider nicht den wissenschaftlichen Sozialismus zu Hilfe, um etwas nachvollziehen zu können, sondern bleiben auf der emotionalen Ebene verhaftet. Gut. Dann wieder zu direkt und danach zuerst aber noch Felix. Genau, nur eine kleine Ergänzung vielleicht noch. Ich teile das total, was Alltag gesagt hat, aber ich glaube, dass diese Frage des Geschichtspessimismus dabei eine besonders große Rolle spielt. Also dadurch, dass sie einfach die Arbeiterklasse nicht mehr als das revolutionäre Subjekt sehen und keine Perspektive für eine gesellschaftliche Veränderung eigentlich irgendwo sehen können, macht sich dieses Ding von, wir müssen den deutschen Imperialismus jetzt sogar stärken, sogar in dieser Szene total breit. Also wir haben vor ein paar Jahren mal in Jena eine Antikriegsdemo gemacht und das war ein total absurd breites Bündnis, also mit Kirchen und so weiter und so fort. Und dann haben tatsächlich auch antideutsche Gruppen einen Flyer dagegen geschrieben und haben gesagt, ihr könnt das jetzt nicht so machen, weil wenn ihr jetzt anfangt, irgendwie gegen die Kriege in der Welt zu argumentieren, dann argumentiert ihr gegen die fortschrittlichen Kräfte. Und das sind nun mal die NATO, die vor allem geführt durch die USA und die Europäische Union. Und der Flyer hat geendet mit dem Aufruf, den deutschen Imperialismus stärken, den Linken in den Rücken fallen. Und das sind Leute, die sich selbst als Kommunisten bezeichnen, aber total weit weg davon sind, einfach weil sie keinerlei Perspektive mehr sehen und kein revolutionäres Subjekt erkennen. Gut. Dann die Genossin. Ich habe eine andere Frage, also zu einem anderen Thema. Und zwar hat der Felix vorhin gesagt, dass in den 80ern die ersten faschistischen Formierungen auf dem Boden der DDR entstanden sind. Ich wollte den Wolfgang fragen, ob das auch vom Nachrichtendienst der DDR so wahrgenommen wurde. Und eine zweite Frage wäre auch darauf bezogen, was überhaupt die Grundlagen dafür sein konnten, dass faschistische Ideologie in der DDR durchsickern konnte. Also woher kam das denn? Also dass man auf einmal sich vielleicht auf Blutideologie und so weiter bezogen hatte. Also woher kam das auf einmal? Ja, also ich muss dazu sagen, dass es natürlich nach 1945 auch in der DDR Nazis gegeben hat. Viele belastete Nazis haben zwar vorgezogen, die andere Seite zu wechseln, lieber bei den Amerikanern, aber es gab natürlich auch bei uns, und wenn ihr euch zurückerinnert oder wisst, dass also große Teile der deutschen Bevölkerung den Nazis gefolgt sind, dann waren auch große Teile der ostdeutschen Bevölkerung Leute, die ursprünglich mal Hitler zugejubelt haben. Es ist also nie so gewesen, dass also die Bevölkerung der DDR quasi per se antifaschistisch war und die westdeutsche Bevölkerung war narzisstisch oder was. Das ist natürlich, geht an der Realität vorbei. Allerdings sind alle Versuche, die narzisstische Ideologie, die faschistische Ideologie in der DDR wieder aufleben zu lassen, konsequent unterbunden worden. Natürlich gab es in der DDR auch Hakenkreuzschmierereien, aber die Sicherheitsorgane sind dagegen konsequent vorgegangen. Also es ging so weit, in einer Schultoilette, in einer Grundschule, da wurde dann die Toilettentür ausgehangen, um im Schräglicht das sichtbar zu machen, das eingekratzte, seitenverkehrt eingekratzte Hakenkreuz, garantiert von irgendeinem Zweitklässler, der überhaupt nicht wusste, was er da gemacht hat und solche Sachen. Also so konsequent. Wir hatten Schändungen jüdischer Friedhöfe, die auch versucht wurden aufzuklären. Es waren oftmals auch Kinder, die da beteiligt waren, wo man anschließend gar nicht mehr machen konnte. Also hier, ich würde mal sagen, es ist also nicht so, dass die DDR in steriles Gebilde war, wo überhaupt nichts an narzisstischer Ideologie oder Faschismus vorhanden war. Wir haben, wenn in einer Kneipe den Hitlergruß gezeigt hat, der ist natürlich sofort bestraft worden und so weiter. Und erst, wollen wir sagen, sichtbarer wurde, aber das war keine Sache, die aus der Vergangenheit kam, sondern aus der damaligen Gegenwart. Das war diese sogenannte Skinheads. Wir hatten am Ende etwa 88, 89 ungefähr 1000 Skinheads in der DDR, davon 400 allein in Berlin. Nicht zufällig so viel in Berlin, weil ja die Nähe zu West-Berlin hier sicherlich eine Rolle gespielt hat. Das war aber keine Organisation, keine organisierte Bewegung. Eine faschistische Organisation, eine faschistische Partei hat es in der DDR nie gegeben. Die wäre auch sofort zerschlagen worden. Die Skinheads, hier ist es schon gesagt worden, sind also in die Öffentlichkeit gekommen mit diesen Vorfällen in der Zionskirche, was aber auch eine gemeinsame Aktion von Westberliner und ostdeutschen Skinheads war. Es ist dann auch durchgegriffen worden, also ungefähr 90 von diesen Skinheads sind dann noch inhaftiert worden. Aber man konnte natürlich die Skinheads, wenn sie mit ihren Springerstiefeln und Bomberjacken aufgetreten sind, hauptsächlich haben sie sich ja getroffen bei Fußballspielen, leider auch besonders beim BFC Dynamo, den Lieblingsverein von meinem Minister. Dafür konnte man niemand einsperren oder konnte niemand zur Rechenschaft ziehen. Also es gab dann auch Grenzen der Verfolgung dieser Skinheads. Und was hier richtig gesagt wurde, kann ich nur bestätigen, nachdem die Grenzen offen waren, sind also die Neonazis aus dem Westen hier massenweise reingeströmt und haben dann praktisch in dieser Basis versucht zu wildern und haben praktisch die Zahl der Skinheads oder was dann sich dann neu formiert hatte, auf ungefähr das Dreifache innerhalb von 2 Jahren erhöht. Also da hat sich schon der Einfluss von Westen geltend gemacht. In der DDR gab es natürlich auch Ursachen für die, dass sich diese Skinheads da zeigen konnten. Es ist ja nun ein Privileg der Jugend, dass sie rebelliert gegen ihre Eltern. Und bezeichnenderweise war es eben oft so, dass auch Kinder von Parteifunktionären, von Staatsfunktionären plötzlich als Skinheads aufgetreten sind und sie wussten genau, sie können damit ihre Eltern am meisten ärgern. Das waren also auch solche Mechanismen, die eine Rolle gespielt haben. Aber ich muss also auf jeden Fall sagen, es hat in der DDR keine faschistischen Organisationen gegeben. Die Skinheads waren auch keine Organisation. Und erst recht keine faschistischen Parteien, wie wir sie heute noch erleben. Ja. Gut, dann jetzt hier weitere Beiträge an unser Mikrofon. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt über die Klarheit der Analyse und die Klarheit der offene Sprache auch, also von dir, Wolfgang. Und ich habe es tatsächlich noch nie so klar gehört, über die DDR, also was das Ende quasi herbeigeführt hat, weil es ist wichtig, dass wir es wissen. Und was du sagst, kann ich komplett verstehen. Ich habe ein einziges oder eine Frage dazu. Das, was du oder ihr, das wird ja eine Gruppe gewesen sein, die sich das analysiert hat und besprochen hat. Und ich unterstelle sogar mal, dass ihr euch das, dass euch das klar war. Habt ihr das dann auch der Führung übergeben, also der Führung gesagt? Oder habt ihr es nur quasi beim Bierchen ihr untereinander? Also ist es denkbar, dass eine Führung eines Staates oder eines sozialistischen Staates, wenn sie davor gewarnt worden ist oder diese Analyse gehört hat, die du beschrieben hast, da wäre kristallklar, was ich machen würde als Leitung. Und meine Frage ist, habt ihr es denen gesagt und wie haben die echt nicht reagiert? Das ist meine Frage. Ja, also wir waren natürlich als MFS immer die Überbringer der schlechten Nachrichten. Ne? Alle anderen haben praktisch ihre Führung gelobhudelt und haben ihnen immer wieder erklärt, wie gut sie sind. Und wir mussten nun auf die Schwierigkeiten und die Missstände aufmerksam machen. Wir hatten natürlich das Privileg, wir konnten aufschreiben, was wir festgestellt haben. Also wir brauchten nicht jetzt zu beschönigen. Wir haben das schon realistisch alles eingeschätzt. Ich hatte jetzt ein Erlebnis, da war bei mir ein Mitarbeiter der GAUK-Behörde, der hat praktisch die Analysen und Informationen unserer zentralen Auswertungsinformationsgruppe zusammengefasst in irgendeine Broschüre auch. Und er sagte mir und wollte mit mir nochmal sprechen, wie ich da bestimmte Dinge beurteile. Ich habe auch keine Hemmung, da wahrheitsgemäß ihm bestimmte Dinge da klarzulegen. Er sagte, meine überraschende Feststellung war, dass ein Großteil der Informationen, die von dieser zentralen Auswertungsinformationsgruppe erarbeitet wurden, überhaupt nicht bis zu Erich Honecker vorgedrungen sind, einfach im MFS verblieben sind. Das war offensichtlich so. Das war dann auch eine Frage, was kann Erich Mielke heute anbieten oder wo muss er lieber sich ein bisschen zurückhalten. So schlimm war das. Und es war eben auch ganz schlimm, dass ein einzelner Mann im Staate letztlich dann alles dann zu entscheiden hatte. Also es gab keine Diskussion, kollektive Diskussion im Politbüro. Also wir hatten auch die Berichte des Politbüros, also die Protokolle, nicht, der Tagung, Politbüro, Sekretariat, ZK, hatten wir immer zur Kenntnis, auch die Pläne, womit sie sich beschäftigen wollen im nächsten halben Jahr. Ihr werdet es nicht glauben, aber es gab keine Politbürositzung zur Öffnung der Grenze in Ungarn. Also das Politbüro hat sich damit überhaupt nicht beschäftigt. Also das war ja vorher schon absehbar. Es ist ja nicht nur, dass es im September dann passiert ist. Es gab keine Politbürositzung, wo sich das Politbüro damit beschäftigt hat. Das war Sache dann von Erich Mielke und vielleicht noch Armee und Polizei. Also es gab keine Diskussion zu solchen lebensbedrohlichen Dingen. Ja. Und Erich Honecker hat ja gesagt, er hat die Berichte vom MFS schnell beiseite gelegt. Er könnte ja auch die Bild-Zeitung lesen, nicht? Solche Bemerkungen gab es auch. Also wie gesagt, es ist nicht nur das Aufschreiben, sondern auch das Wahrnehmen dann dessen, was festgestellt worden ist. Ja. Okay, dann nochmal die nächste Frage. Ich würde jetzt an der Stelle, wir haben glaube ich noch ihr drei, ne? Ihr drei wollt sprechen. Danach machen wir jetzt diese Runde vielleicht einmal zu und gehen zu der nächsten Themarunde über. Ja, also meine Frage geht unter anderem um die Informationspolitik der DDR. Es ist ein kurzer Rückblick. Mitte der 60er Jahre ist das berühmte Braunbuch erschienen in der DDR, damals im Westen verboten. Ich weiß nicht wie lange, aber es ist bekannt, dass es an der Grenze beschlagnahmt wurde vom Westen. In diesem Braunbuch hat die DDR sehr akribisch und also wirklich bis ins kleinste Detail genau beschrieben, wie die Kontinuität des Faschismus im westlichen Teil Deutschlands in der Bundesrepublik aussah, wie in den einzelnen Bereichen, in den Ministerien, in der Justiz, im Schulwesen, also eigentlich alles, was die Substanz der BRD ausmachte, alte Nazis wieder an die Macht kamen. Auch Informationen, was diese Nazis während des Faschismus betrieben haben, wurde genau zusammengetragen. Einige Jahre später, 1980, die Wehrsportgruppe Hoffmann, das Attentat in München. Wie mir bekannt war, hat die DDR über neofaschistische Umtriebe in der Bundesrepublik viele Erkenntnisse zusammengetragen. Ein Stichwort, ein Staatsanwalt in Hessen, Bauer, hat Erkenntnisse entgegengenommen der DDR und auch versucht, damit zu arbeiten. Er ist letztendlich gescheitert, was wahrscheinlich auch kein Wunder war, dass er im Westen nicht weiterkam mit den Erkenntnissen der DDR. Also meine Frage, wie weit hat die DDR versucht, mit diesen Erkenntnissen die Informationspolitik auch im Westen ein Stück weit zu beeinflussen und damit eben entscheidend über das Wesen auch des Neofaschismus aufzuklären. Inwieweit sind diese Erkenntnisse von der eigenen Bevölkerung aufgenommen, akzeptiert worden oder überhaupt ernst genommen worden? Also wie hat da die Informationspolitik der DDR gewirkt? Ja, also ich erinnere mich noch sehr gut an die großen Pressekonferenzen mit Albert Norden. Das war in den 60er Jahren, wo gerade auch das Braunbuch dann erschienen war. Die DDR hat in dieser Beziehung schon eine offensive Propaganda gemacht. Das ist auch nicht an der Bevölkerung der DDR vorbeigegangen. Es war tatsächlich auch so, dass also, wenn es darum ging, neonazistische Umtriebe, wo man sagen, dieses ganze Skinheads entschieden zu bekämpfen, hatte doch das MFS dann auch Rückhalt in der Bevölkerung. Also da gab es keine Schwierigkeiten. Und selbst heute noch lässt sich ja diese antifaschistische Einstellung messen in Umfragen, nicht, dass die DDR da schneidet immer wieder besser ab, ja, ob das nur Antisemitismus ist oder irgendwas. Also da ist in dieser Richtung gab es eigentlich keine Schwierigkeiten. Auch da gab es wohl schon eine klare Haltung und Position. Und das Braunbuch hat ja praktisch auch jetzt heute noch Bestand. Es ist ja festgestellt worden, dass wohl eine Fehlerquote ist von 1%, was bei so einem Werk also minimal ist, ja, weil bei der Schwierigkeit auch der Materie. Also dieses Braunbuch hat heute noch, ist auch wieder verlegt worden im Verlag Edition Ost. Ist also ein Zeitdokument, was Bestand hatte über die DDR hinaus. Ja. Dann noch die letzten zwei Fragen, genau, ja. Ja, vielen Dank. Ich habe mich vor allem sehr über die intelligente Kritik an der antideutschen Weltanschauung gefreut und ich würde gerne noch mehr über das Verhältnis der antideutschen Weltanschauung zur kritischen Theorie erfahren. Vielleicht könnten Sie dazu ein paar Sätze sagen. Vielen Dank. Also vielleicht kurz und später nochmal ausführlicher. Ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. Wie gesagt, da empfehle ich tatsächlich sowohl die Bücher von Susanne Witt-Stahl, aber auch Gerhard Hahnloser zu lesen. Da gibt's der widmet sozusagen ein Kapitel nur dieser Frage oder zwei Kapitel eigentlich. Man kann schon sagen, dass der Frankfurter Schule selbst ist ja ein Teil dessen, was man als Neomarxismus sozusagen bezeichnet und eigentlich beinhaltet, um es mal kurz zu machen, der Neomarxismus den Abschied von der Arbeiterklasse. Das ist eigentlich der Kern des Neomarxismus. Es gibt das, was die Klassenfrage angeht, ist einfach nicht mehr wichtig. Und eine reine Konzentration auf den jungen Marx, wenn überhaupt dann, je nachdem, um wen es geht, die kritische Schule, die dann nach dem Eindruck des Faschismus sozusagen vor allem den Geschichtsoptimismus, mache ich irgendwas falsch? Nichts anfassen, okay? Versuche nichts anzufassen. Also man kann sagen, eine andere Verbindungslinie ist der Geschichtspessimismus. Das sind sozusagen die zwei, also sowas wie die Dialektik der Aufklärung und darin, also die Werke aus der kritischen Theorie, die dann aufgenommen wurden, und die negative Dialektik von Adorno und Horkheimer. Das darin, also ne, da gibt es keine Perspektive, die eröffnet wird, unter anderem eben, weil es auch kein revolutionäres Subjekt mehr geben kann nach dem Faschismus, nach der kritischen Theorie. Es ist unmöglich, dieses Massenphänomen Faschismus zu begreifen und zu akzeptieren und zu erklären, eigentlich eine Schwäche ist, erklären zu können und da eben eine geschichtspessimistische Schlussfolgerung zu ziehen. Ja. Okay, sonst genauer nachher genau, bei mir oder so. Ja. Ich wollte nur kurz anmerken, dass ich der Meinung bin, dass Skinheads nicht per se Nazis sind und dass es halt auch, das waren damals Nazis in Skinhead-Uniformen, wenn man es so nimmt. Und dass die durchaus noch das Potenzial haben, dass sie halt auch im Klassenkampf als Mobilitätsfaktor mit dabei sind. Also die sind ja Kern der Arbeiterklasse. Wenn man die 69er-Revolution so betrachtet, als die Skinhead-Bewegung aufgegangen sind, es waren ja eigentlich alles Arbeiterkinder. Und die wurden einfach, ja, es wurde einfach sich einkassiert. Und die wurden dann halt als Nazis bezeichnet, weil sie so aufgetreten sind. Aber Skinheads an sich sind halt nicht die Nazis. Guter Hinweis, auf jeden Fall. Ich glaube, die Skinheads in der DDR, die genau. Wolfgang meinte, waren tatsächlich Nazis. Genau. Genau. Klar. Genau. Guter Hinweis. Ja, ich würde jetzt einen Schritt weitergehen zur unserer zweiten Runde. Wir haben jetzt nochmal viel gehört zur Frage des Verhältnisses der politischen Führung in der DDR zu den zur Bevölkerung in der DDR, zur Frage der Informationspolitik und so weiter, zum Bewusstseinsstand. Wie konnten sich solche oppositionellen Strömungen da eigentlich entwickeln? Wie kam das? Man könnte jetzt aus diesem Verhältnis, dass man, so wie Wolfgang es beschrieben hat, sagt, da gab es irgendwo nicht mehr genügend Austausch, nicht mehr genügend Information der Bevölkerung, könnte man ja schließen, okay, das ist ein Hauptproblem. Was hat aber die radikale Linke gemacht nach der Konterrevolution? Du hast es schon angedeutet, Alltag, sie hat das Gegenteil gemacht eigentlich. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, zur Frage der Hass auf den Mob eigentlich, der Hass, das als etwas Positives zu sehen, sich von der Arbeiterklasse abzuwenden eigentlich und das eigentlich als was Fortschrittliches darzustellen. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte sagen, wie sich das bis heute durchzieht, ja? Also vor allen Dingen in der Relevanz für heute. Das hatte zwei Aspekte, würde ich sagen, vor allem die mir jetzt einfallen, also mit Vorbehalt, also die ich so abrufen kann. Ein Aspekt davon ist, was Robert Kurz als Verhausschweinung der Arbeiterklasse bezeichnet hat. Und wenn ich, oder wenn vielleicht Gerhard Hahnloser jetzt hier sitzen würde, würde er sagen, naja, Wolfgang, das, was du da über die DDR erzählst, ist doch genau, was Robert meinte mit Verhausschweinung der Arbeiterklasse. Das gab es nämlich auch dort offensichtlich, weil die Leute wollen ja einfach nur ein besseres Leben. Sie wollen einfach nur ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ihr euch das kennt, also gibt von Götz Ali also ist ein Historiker, ein deutscher Historiker, der die Behauptung aufgestellt hat, die Soldaten der Wehrmacht wären in den Krieg gezogen wegen den 10 Reichsmark, die sie bekommen haben, und das hätte gereicht, um ihnen zu sagen, hier komm, geh mal hin und baller halt Leute ab und begeh Verbrechen, und sie hätten es sehr gerne gemacht, weil es ein bisschen ihren Haushalt aufgebessert hat. Das Argument bezog sich sehr stark auf die westdeutsche Linke natürlich, westdeutsche Arbeiterklasse natürlich, also was von der neuen Linken, also 68er-Bewegung und so weiter, die ja vor allem eine Studentenbewegung war, kam, dass eben gerade in hochindustrialisierten Ländern und in den in Deutschland die Arbeiterklasse eigentlich durch die Entwicklung des Imperialismus zu einer Art Arbeiteraristokratie ausgewachsen ist und eigentlich da keine Hoffnung mehr drin besteht. Und damit, also es ist bestimmt nicht der einzige Grund gewesen, sich gegen den sogenannten Arbeiterbewegungsmarxismus zu wenden, aber ein Element hatte das auf jeden Fall, zu sagen, man kann sich doch nicht mehr an diese Arbeiter orientieren. Und das meinte ich auch vorhin mit, dass das ist das Gemeinsame an den sogenannten Anti-Imps und den Anti-Deutschen und ihren Vorläufern, dass sie beide das gedacht haben, dass man das nicht mehr kann, dass man die Arbeiterklasse nicht mehr ernst nehmen kann, wenn sie doch nur wegen ein paar Groschen sozusagen bereit ist, alles zu tun. Das alles ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist relativ schnell zu erklären, glaube ich, weil man da eigentlich tatsächlich den Faschismus vor Augen hat und sagt, naja, da gab es eine Massenbewegung, die Leute sind sozusagen willige Vollstrecker gewesen, Goldhagen, sie sind auf den Straßen marschiert und wollten das, was da passiert ist, und das haben wir eigentlich heute auch. Und sicherlich gab es auch vor der Konterrevolution solche Gedankengänge und Theorien, aber nach der Konterrevolution, und auch da würde ich tatsächlich dafür plädieren, verstehen zu wollen, was das heißt, was Joschka Fischer dann daraus macht, was wir gehört haben vorhin, ist eine ganz andere Nummer, aber dass tatsächlich ja viele Leute auf den Straßen waren und wo die Nazis, sage ich mal, auf einmal aufgetreten sind und dass Rostock-Lichtenhagen passiert ist und Angriffe auf Flüchtlingsheime und so weiter. Und da würde ich tatsächlich denken, da gab es einige Leute, vielleicht aus Theoriearmut, die dann sich hingestellt haben, Scheiße, hier ist, das ist eigentlich Auschwitz. Auf dem Konkretkongress steht einer der Zuschauer auf und sagt, Leute, es gibt nur deswegen keine Vergasung in Deutschland, weil die Leute noch kein Zyklon B in die Hand bekommen haben. Sie würden sonst, wäre es schon soweit. Sonst, also der Schockzustand war tatsächlich da, und das hat sich, das war der Mob für Sie. Felix, also ihr könnt euch übrigens auch wieder melden, ne? Ihr könnt euch auch wieder ans Mikrofon stellen. Ich würde aber trotzdem die Frage jetzt mal an Felix geben. Die KO hat im Sommer einen Beschluss gefasst zur Arbeit in den Massen und hat sozusagen genau mit dem Anspruch, genau das zu überwinden, zu sagen, was wenden wir uns von diesen Leuten ab? Das ist das revolutionäre Subjekt. Es geht um die Arbeiterklasse, es geht um die Organisierung der Arbeiterklasse. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was für Schwierigkeiten dabei auftauchen, auch in Bezug natürlich auf Phänomene wie Rassismus, Spaltung in der Arbeiterklasse, die natürlich vorhanden sind, die existent sind, auch breit in der Arbeiterklasse? Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass wir quasi, wenn wir nach diesem Beschluss losgehen, erstmal feststellen, dass es eigentlich vor allem im Osten keinerlei Strukturen mehr gibt, die irgendwie versuchen, mit der Arbeiterklasse irgendwas zu machen. Die Gewerkschaften sind extrem schwach, und alles andere, was sich links nennt, ist genau auch teilweise aus diesen Erfahrungen heraus, Rostock-Lichtenhagen, Pipapo. Man führt eigentlich nur Abwehrkämpfe, alle Strukturen sind in den 90er Jahren zusammengebrochen, der Staat, den man hatte, ist weg, und die Leute, die sich noch als Kommunisten verstanden haben, sind in tiefe Depressionen gefallen, weil sie teilweise, glaube ich, auch einfach nicht verwunden haben, dass die Arbeiterklasse ihren Staat weggeworfen hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Wahrnehmung, mit der man dann jetzt auch irgendwie konfrontiert wird, weil es gibt in der Bevölkerung schon im Osten zumindest einen sehr positiven Bezug auf die DDR. Der ist sehr inhaltsleer oft, aber die Symbolik der DDR wird oft genommen. Man hat irgendwie in jedem Dorf eine Gemeinschaft von Leuten, die irgendwie einen Trabi baut und mit dem Trabi durch die Gegend fährt und so, und da irgendwie ein kulturelles Erbe sozusagen mit sich trägt, und gleichzeitig aber extrem viele rassistische Vorurteile, irgendwie auch sozialchauvinistische Vorurteile vor sich herschiebt, einfach aus der Erfahrung heraus, dass ihre eigene Biografie entweder extrem abgewertet wurde oder dass sie eigentlich keine Perspektive, vor allem keine ökonomische Perspektive haben. Also gerade wenn man sich das auf den Dörfern anguckt, ich komme selbst aus einem kleinen Dorf im Thüringer Wald, da ist es vollkommen klar, wenn man dort bleibt, gibt es einfach keine Arbeit. Also es ist keine Option, dort zu bleiben. Und mit diesen Leuten tatsächlich wieder zu diskutieren, dass sie selbst in der Lage sind, die Situation zu verändern, ist unglaublich schwierig, weil es natürlich gerade auch mit einer AfD, die eine sehr leichte Lösung anbietet, nämlich zu sagen, hey, die Geflüchteten sind schuld, dass du keinen Job findest, die Geflüchteten sind schuld, dass sich deine Situation in den letzten 30 Jahren extrem verschlechtert hat, und gleichzeitig einer Linken, die nichts anderes zu tun hat, als irgendwie nur zu sagen, ihr seid dumm, wenn ihr sagt, die Geflüchteten sind schuld, und die Leute überhaupt nicht ernst nimmt, sie nicht als tatsächlich handelnde Subjekte auch in politischen Kämpfen begreift, haben wir dann natürlich eine Arbeiterklasse vor uns, die überhaupt nicht in der Lage ist, gerade sich zu organisieren, sondern wo man wieder erstmal überhaupt ein Verständnis dafür entwickeln muss, dass man überhaupt in der Lage ist, etwas zu tun. Und da ist es, glaube ich, ein Problem für uns gerade auch, dass wir einfach nicht in den Betrieben sind. Ein Großteil von den Leuten, die hier im Raum sitzen, bewegen sich eher in einer studentischen Blase oder sind in einer irgendeiner anderen Art und Weise sehr wenig verbunden mit der Arbeiterklasse. Und uns fällt es oft schwer, einen Zugang dazu zu finden, weil auch wir natürlich irgendwie fast alle aus irgendwelchen linken Zusammenhängen kommen und es uns dann auch selbst schwer fällt, irgendwie nochmal den Drive zu kriegen und zu sagen, ja okay, wenn die Person gerade irgendwie rassistische Vorurteile auspackt, dann haue ich ihr nicht als erstes an den Kopf, dass sie ein rassistisches Arschloch ist, sondern dann versuche ich erstmal mit ihr irgendwie zu diskutieren, woher das eigentlich kommt, und versuche mit ihr die Gemeinsamkeiten irgendwie herauszustellen. Und das sind, glaube ich, die größten Schwierigkeiten, die wir überhaupt erstmal auf die Ketten kriegen müssen. Wir müssen wieder lernen, mit der Arbeiterklasse zu reden, mit der Arbeiterklasse zu arbeiten und tatsächlich uns gemeinsam mit ihnen zu organisieren. Weil auch das können wir natürlich eigentlich nicht. Also wir haben uns in den letzten 20, 30 Jahren nicht wirklich organisiert. Und das wieder zu lernen, ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Meister, danke. Ich wollte nur eine kurze Ergänzung machen. Anti-Mob und Antikollektiv vor allem. Also ich würde es vielleicht so rum auch formulieren, Antikollektiv, Antigesellschaft, das ist der Kern dieser Ideologie. Und ich will an dieser Stelle nur kurz verweisen auf eine Analyse der griechischen kommunistischen Partei, der KKE, zu den Revolten im Mai 1968 in Frankreich vor allem. Da gab es viel mehr Kämpfe. In Deutschland gab es übrigens auch mehr Kämpfe, auch Arbeiterkämpfe, so war das nicht. Aber diese Analyse der KKE ist sehr spannend, weil sie aufzeigt, dass sich in den Produktionsverhältnissen, Produktivkräften etwas verändert hat, eine qualitative Steigerung stattgefunden hat und sehr viele individuelle Bedürfnisse neu entstanden sind und auch möglich wurden durch andere Arbeitszeit und so weiter. Und dass die Streiks und diese Protestbewegung in Frankreich von der Bourgeoisie durch die Neue Linke, die deren Ideologie hat die Bourgeoisie aufgegriffen und abgewendet in Individualismus, in Antikollektiv, in nicht gesellschaftliche Beantwortung von Fragen, sondern das Individuum und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Das erklären die in dieser Analyse sehr, sehr gut, finde ich. Und wir sollten auch mehr darüber nachdenken, weil ich finde, das drückt sich in dieser Strömung sehr stark aus. Und deshalb ist dann auch Hedonismus und dieser ganze Scheiß natürlich da. Und deshalb ist es auch antisozialistisch, weil es sich natürlich gegen sozialistische Staaten wendet, die ja komplett kollektiv sind, die ja alles kollektiv machen. Und dann liegt der Antikommunismus natürlich sehr nahe. Und genau, das heißt, ich glaube, dass wir heute bei dem Seminar zum Arbeitsrecht ja auch gesehen haben, dass kollektive Vorstellungen von Arbeitsrecht zum Beispiel gar nicht mehr vorhanden sind. Also diese reale Individualisierung entspricht dieser Ideologie dann einfach sehr gut und hat eine sehr zersetzende Wirkung auch weit in unsere Kreise hinein. Ich möchte eine Szene aus dem Film, was wir gesehen haben, aufgreifen. Und zwar, als wir den Jürgen Elsässer gesehen haben, der ja jetzt in ganz anderen Kreisen verkehrt. Und ich glaube, das ist ganz symptomatisch für die antideutsche Bewegung. Vielleicht könntet ihr deren Entwicklung in die rechte Richtung ein wenig skizzieren. Also von jemanden, die sich damals noch als links verstanden haben und heute offen rechte Positionen vertreten und eigentlich sich meiner Meinung nach auch kaum von der Pegida unterscheiden in manchen Positionen. Also ich nenne hier Bahamas, diese Zeitschrift, und Tandem Paradise, TEP. Ja. Du wirst dich wahrscheinlich jetzt wundern. Ich habe eigentlich nur Zwei Anmerkungen. Also erstmal finde ich es schon sehr defensiv von den marxistisch-leninistischen Kräften, da sollte man vielleicht auch nochmal drauf gehen, sich auf ein Bündnis einzulassen, nie wieder Deutschland. Also Deutschland war ja auch Karl Marx und Friedrich Engels, und es ist ja nicht nur, dass die Nazi-Barbarei, und deswegen finde ich allein schon unter dem Aufmacher, finde ich es sehr defensiv, dass Leute, die ja alles andere als, also Genossen, die alles andere, die als antideutsch sind, sich da auf so ein Bündnis einlassen. Das ist eine Anmerkung. Und zweitens wollte ich auch noch anmerken, wir haben ja die, nach den 90er Jahren, Orangene Revolution und Ottbor und diese ganzen, ich will jetzt nicht auf verschwörungstheoretischen Kreisen gehen, aber wenn man sagt, der deutsche Staat hat die Skinheads in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, mit aufgebaut, dann liegt die doch auf der Hand, dass auch die Antideutschen doch sehr willkommen sind, um eine kritische Bewegung in proimperialistische Fahrwässer zu kleiden. Ja, genau, super. Ja, die Bündnisfrage wurde schon angesprochen, da wollen wir gleich nochmal richtig tiefer reingehen. Vielleicht, Alter, kannst du nochmal ein bisschen was sagen zur Frage der Entwicklung der Antideutschen. Also vielleicht nur kurz zu Elsässer. Es ist doch anders gewesen. Elsässer war zwar am Anfang ein starker, also in der Spaltung bei den Antideutschen eher, und stark gegen die junge Welt und so weiter. Also später hat er sich dann wieder der jungen Welt zugewandt und hat eine Selbstkritik geübt und ist von der Strömung der Antideutschen weg und hat einige Jahre noch, da kann ich mich auch daran erinnern, dass wir da viel diskutiert haben mit der jungen Welt, die immer wieder zu Besuch waren bei der Buchmesse, 2005, 6, 7, sage ich mal, da hat Elsässer noch geschrieben für die junge Welt. Und zwar ist er eigentlich den ganz anderen Weg gegangen. Der hat angefangen durch einen sehr stark ausgeprägten Anti-Amerikanismus, den er dann propagiert hat, immer mehr zunehmend von dem raffenden und dem schaffenden Kapital tatsächlich zu reden. Also er ist die Bestätigung dessen, was die Antideutschen eigentlich allen Antiimperialisten vorwerfen würden, dass sein Anti-Amerikanismus dann tatsächlich da endet, wo er jetzt ist. Also er musste erst wieder dahin, um dann jetzt tatsächlich bei den Pegidisten zu landen. Das Einzige, was ihn noch verbindet, sehr stark tatsächlich mit den Antideutschen, ist der anti-islamische Rassismus. Das würde ich sagen, ist noch 1:1, da kann man tauschen, also da gibt es keinen Unterschied. Soweit erstmal. Achso, genau, was zu den Verschwörungsgeschichten. Ich glaube, man darf es sich doch nicht zu leicht machen mit den Antideutschen. Es wäre zu einfach sozusagen zu sagen, dass von außen tatsächlich was stimmt, ist, dass diese Fehler, die entstanden sind in der, vielleicht nicht nur in der Theoriebildung, auch die haben eine materielle Grundlage, sehr willkommen und sehr gerne aufgenommen wurden von den Herrschenden, um das sozusagen einzuverleiben. Also was Joschka Fischer und andere gemacht haben mit, kurz gefasst wiederum, Antifa heißt Luftangriff, ist das Aufnehmen dieser Argumentation, das was vorher kam von den neuen Linken. Aber ich glaube, es wäre ein Fehler zu glauben, von vornherein wäre das sozusagen nur von oben eingesickert worden oder eingespeist worden in die Bewegung. Ja, danke. Dann einmal. Also ich habe eine Frage an die Vertreter der KO bezüglich der Arbeit mit der Arbeiterklasse. Also ich komme auch aus Westdeutschland, muss man vielleicht auch dazu sagen, aber gerade bei uns sind natürlich extrem viele antikommunistische Ressentiments bei den Menschen und oder vielleicht sogar auch Akzeptanz für den Kommunismus als Idee, aber auch antirevolutionäre Sachen, also eine Revolution ist ja halt auch eine gewalttätige Sache, die man auch aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht irgendwie vermeiden will. So. Und welche Erfahrungen habt ihr mit einfach mit Gegenwind und von denkenden Arbeitern und Arbeiterinnen? Und oder welche Strategien oder so habt ihr, um die Menschen für eure Vision und euren Plan irgendwie zu gewinnen? Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen Drahtseilakt. Also einerseits kann man natürlich den Leuten nicht verschweigen, dass man Kommunist ist. Das wäre, glaube ich, tatsächlich falsch. Und es wäre auch unehrlich den Leuten gegenüber. Andererseits ist das aber was, was wir, glaube ich, in der Massenarbeit einfach nicht in den Mittelpunkt stellen. Also wir gehen nicht irgendwo hin und sagen, wir sind jetzt die Kommunisten und wir wollen uns jetzt organisieren für die proletarische Revolution und jetzt gehen wir los oder so. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir mit den Leuten gemeinsam versuchen, uns zu entwickeln und auch ganz offen damit umgehen, dass wir viele Fragen haben dabei, wie das geht eigentlich tatsächlich, sich wieder zu organisieren und weiterzugehen. Das heißt, ich glaube, man muss schon auch offen einfach damit umgehen, dass man selbst nicht natürlich eine Strategie hat, aber nicht die Lösung hat, wie wir jetzt gerade die gesamte Klasse organisieren können, um in 2 Jahren sozusagen die proletarische Revolution loszutreten. Und ich habe dann aber das Gefühl, dass wenn die Leute einen wahrnehmen als eine Person, mit der man ganz normal reden kann, die nicht die ganze Zeit mit der roten Fahne und mit 3 Schlagwörtern um sich haut, schon ernst nehmen als jemand, der gemeinsam mit einem etwas aufbauen will und dass dann diese antikommunistischen Vorurteile, die ganz bestimmt da sind, also wir haben in Jena auf jeden Fall auch Leute dabei, die mit Kommunismus überhaupt nichts am Hut hätten, wenn wir über unsere Massenarbeit nachdenken, aber das eigentlich auch keine Rolle spielt. Also es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass ich Kommunist bin, dass ich in der Massenarbeit aktiv sein kann. Also man darf, glaube ich, auch die Beziehung zwischen der kommunistischen Arbeit und der Massenarbeit dann nicht so verstehen, dass alle, die in der Massenarbeit aktiv sind, auch irgendwann in der kommunistischen Partei, die irgendwann entstehen soll, aktiv sein werden, sondern die Massenarbeit ist sozusagen die Keimform der Rätearbeit, der Räte, die, so nennen wir das in unserem Beschluss zur Massenarbeit. Ja, vielleicht nur ganz kurz dazu. Ich glaube, also meine persönliche Erfahrung ist, dass trotz aller Skepsis und Antikommunismus das Wichtigste bleibt, gemeinsame Kämpfe zu führen und gemeinsam sich zu organisieren, und zwar ehrlich, also es muss um etwas gehen. Es kann nicht einfach nur sozusagen, ich gehe hin und ich mache das, weil ich eigentlich was anderes machen will, sondern nein, ich bin, sei es im Betrieb, sei es im Wohnviertel, was auch immer, in den Kämpfen genauso vorne wie alle anderen, die daran beteiligt sind, und Kontinuität. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir sind nicht diejenigen, die reinkommen und sagen, oh, alles Schweine hier, die lesen alle die Bild, ich habe keinen Bock auf die, kann mit denen keine guten Gespräche führen, alles Rassisten und dann weg. Also ich könnte nicht an 2 Händen abzählen, wie viele Leute ich kenne, die mit diesem Bild in Betriebe reingegangen sind und mit diesem Hass auf die Arbeiterklasse wieder rausgegangen sind, weil sie gemerkt haben, ach scheiße, diese Leute sind ja gar nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, sondern nein, man kann auch nicht in dieser Situation, in der wir jetzt sind, erwarten, dass Leute sofort zum Kommunisten werden, sondern wichtig ist, dass die Kämpfe geführt werden und dass wir vorne mit dabei sind. Und diese Geduld und diese Standhaftigkeit müssen wir einfach erstmal lernen und haben. Okay, vorhin war so ein bisschen, also Wolfgang, von dir vorhin war so ein bisschen die Schilderung, dass der Unmut der DDR-Bevölkerung als Scharnier über diese Bürgerrechtler und dann in der ersten Wahl scheinbar abgeleitet wurde. Trotzdem hat Felix eben beschrieben, also wie wir Massenarbeit wieder aufbauen müssen, und irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch eine Verbindung. Also vielleicht frage ich es mal ganz platt, wo waren denn die ganzen Revolutionäre 92, 93, die eigentlich vielleicht so ähnlich, wie wir es vorhin bei der französischen Jugendorganisation gesehen haben, sehr schnell wieder den neuen politischen Aufbau begonnen haben. Also man kann ja enttäuscht sein, aber da haben ja 16 Millionen Leute ML, vor allem L, gelernt. Warum, wieso ging es da nicht gleich weiter? Das wäre meine Frage. Sehr gute Frage. Das wäre schön gewesen, ja. Es war natürlich so, dass die Übernahme aller wichtigen Positionen in den Universitäten, im Staatsapparat, in den Parteien, in den Medien, in den Betrieben ohnehin, durch die westdeutschen Eliten dazu geführt hat, dass viele vorher in verantwortlichen Positionen tätige DDR-Bürger praktisch an die Existenzangst getrieben worden sind, also erstmal um ihr persönliches Überleben kämpfen mussten. Dazu kam die Einschüchterung durch diese Stasi-Hysterie, durch politische Prozesse, die geführt wurden. Also es war schon auch eine verbreitete Resignation erstmal zu spüren. Und ich glaube, das ist dann auch genutzt worden, um dann diese Stillhaltesituation herbeizuführen. Und erst nach und nach haben sich dann wieder Leute zusammengefunden, aber auch wieder nur punktuell, um sich zu wehren, was weiß ich, in Rentenfragen oder in wo es gegen Betriebsschließungen ging oder ähnliche existenzielle Probleme. Es ist noch ein weiter Weg, bis wieder ein politisches Bewusstsein erwacht, mit dem dann auch viel anzufangen ist. Also ich glaube, es gab eine ganze Generation nach der Generation, die nun praktisch abgetreten ist, die erst einmal sich mit nichts anderes beschäftigt hat, als mit ihren persönlichen Freude, Fun, ne? Fun und Partys und jetzt Reisen und was weiß ich. Und erst jetzt die nächste Generation, hier diese Friday for Future Bewegung, ja, die ist jetzt wieder mal da, die denkt mal über mehr nach als über persönliche Existenz, die denkt an Weltprobleme, wo sie jetzt nicht einen persönlichen Vorteil drin sehen, sondern wo sie sich Gedanken machen um die Zukunft, nicht nur für sich selber, sondern für andere Menschen. Also hier ist, glaube ich, eine Entwicklung im Gange, die nach der ja doch großen Diskreditierung der Idee des Sozialismus, diese Kapitulation, dieser Abgang, der ja nun wirklich nicht ruhmreich war, ja, nach dieser Erfahrung jetzt wieder nach vorn zu schauen und Zukunftsprobleme aufzugreifen. Ich denke, das ist eher von der Seite, müsste man vielleicht den Optimismus finden. Ne? Das ist also, du gibst guten Stoff für unsere Diskussion der Bündnisfrage. Ich würde aber trotzdem gerne, Wolfgang, dich an diesem Punkt noch einmal ein bisschen festnageln und ich dir ganz konkret die Frage stellen, warum bist du nicht in die DKP oder in die KPD gegangen eigentlich? Also was hast du sozusagen, was war dein Weg nach der Konterrevolution, um eigentlich, so wie du ja selbst einschätzt, die Tatsache, dass sich die Massen desorganisiert haben, dass die Leute auseinandergeflogen sind, dass es ein Problem war, wie bist du damit umgegangen? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich war ja zunächst in der PDS anschließend, aber dort wollte man uns ja nicht mehr haben. Nicht? Also uns ist ja direkt nahegelegt worden, auszutreten. Und nun große Preisfahre schließt sich irgendeiner Splittergruppe an und welcher dann, das war eben eigentlich für mich eben auch nicht zu entscheiden. Das bedeutet ja nicht, dass ich keine Sympathien habe, also wenn ich diesen Kreis hier sehe oder andere, das ist völlig klar. Aber es gab natürlich dann noch die drängende Frage, sich selbst zu organisieren, um das Schlimmste abzuwehren. Also hier das ganze Problem der Strafrenten etc. und so weiter. Und damit bin ich natürlich auch weitgehend ausgelastet. Das kommt natürlich noch dazu. Ja. Also ich würde auch sagen, nehmen wir das nicht übel. Also das, was jetzt in Zukunft passiert, was die Zukunft der Menschheit ist, das kann meine Generation nicht mehr leisten. Das müssen junge Menschen leisten, die noch was davon haben, von den Veränderungen, die sie anstreben. Also ich denke, dies ist die große Hoffnung, dass junge Menschen sich finden, die sich neu organisieren und neue Ideale wieder aufbauen und ihnen nacheifern. Also wir sind eine aussterbende Art, möchte ich mal sagen. Mit uns ist nicht mehr viel anzufangen in dieser Richtung, was die Veränderung dieser Welt betrifft. Aber wir sind natürlich sehr, sehr verbunden mit allen, die wieder den Mut fassen und was Neues angehen wollen. Ne? Alles klar, dann jetzt nochmal die zwei Redebeiträge und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde. Ja, erstmal würde ich den letzten Punkt gar nicht teilen. Ich glaube, wir brauchen euch schon noch. Also, weil ihr habt verdammt viele Erfahrungen gesammelt, die wir auf jeden Fall benötigen. Und dann wollte ich aber nochmal einen Schritt zurück machen, und zwar über die Arbeit in den Massen reden. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen kurz gekommen, liegt vielleicht auch daran, dass der Rolf Geften nicht mit auf dem Podium sitzt. Deswegen dazu vielleicht noch ein paar Worte, weil ja auch die Frage aufgekommen ist. Ich glaube, wir müssen uns dazu erstmal vergegenwärtigen, wo wir eigentlich gerade stehen. Also wenn wir sagen, die Arbeiterbewegung ist am Boden, dann heißt das ja nicht nur, dass es keine kommunistische Partei gibt, sondern das heißt halt auch einfach, dass es keine kämpferischen Massenorganisationen mehr gibt. Also wenn wir uns die DGB-Gewerkschaften angucken, dann sind das vielleicht noch Massenorganisationen, aber überhaupt nicht mit einer klaren Perspektive. Denen geht es ja überhaupt nicht darum, wirklich ein Kräfteverhältnis zu ändern, sondern es geht darum, Reformkämpfe, kleinste Reformkämpfe, Abwehrkämpfe zu führen und nicht mehr. Wenn wir uns dann angucken, was mit der Arbeiterklasse gemacht worden ist, also im Osten wie auch im Westen, dann ist das katastrophal. Also wenn wir uns angucken, keine Ahnung, ich bin in Leipzig geboren worden, habe 10 Jahre in Thüringen gewohnt und ich glaube, ich bin nur ein Beispiel von vielen. Also meine Eltern sind halt beide 1990 arbeitslos geworden und sind dann der Arbeit hinterhergezogen. Dann haben wir 10 Jahre lang in Thüringen gewohnt, also im Kyffhäuser-Kreis, einem der ärmsten Kreise Deutschlands, mit einer Arbeitslosenquote von über 20%. Dann schaffe ich natürlich ein Konkurrenzverhältnis, dann schaffe ich das, dass das, was es in der DDR an Solidarität gab, an Zusammenhalt gab, dass ich das damit aufbreche, dass ich das damit auflöse. Und das Gleiche gilt ja auch für den Westen. Also auch im Westen war, glaube ich, der Zusammenhalt und die Kämpfe waren vor 1990 viel, viel stärker. Die DDR saß immer mit an Verhandlungstischen. Das ist auch das, was selbst irgendwie revisionistischen Gewerkschaftsführer noch sagen, dass die Verhältnisse damals andere waren und sie bessere Verhältnisse am Verhandlungstisch damals hatten. Außerdem Leiharbeit, befristete Verträge, prekäre Beschäftigung, also alle, die bei dem Geften-Seminar nicht dabei waren, die gab's einfach, also die gab's vor 1990 nicht. Also das ist eine Erfindung, die halt irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren, hat er ausgeführt, viel, viel stärker gemacht worden sind, um halt auch den Westen viel mehr zu spalten. Und deswegen müssen wir, glaube ich, ganz woanders ansetzen in der Massenarbeit. Das funktioniert nicht kampagnenartig, indem wir, also das ist sowieso immer so eine komische Vorstellung, wir gehen mal an die Massen heran, wir reden mal mit der Arbeiterklasse. Sind wir nicht Teil der Arbeiterklasse? Also müssen wir uns nicht erstmal selbst organisieren? Und deswegen ist unsere Massenarbeit auch eine ganz andere. Also wir versuchen nicht von außen an die Betriebe heranzutreten, wir versuchen nicht von außen irgendwie in die Stadtteile heranzutreten, sondern wir versuchen uns in den Stadtteilen, in denen wir leben und in den Betrieben, in denen wir arbeiten, zu organisieren. Nicht nur Nachmittagspolitik zu betreiben, sondern auch vormittags, wenn wir in den Betrieben sind. Und auch nach abends, wenn wir nach Hause kommen und mit den Kollegen und Kolleginnen vielleicht im Wohnviertel sind und uns über die Mietfrage unterhalten. Und deswegen haben wir, glaube ich, einen Beschluss zur Massenarbeit vorgelegt, der seinesgleichen sucht. Also ich kenne keine anderen Organisationen, die sich so ernsthaft mit der Massenarbeit beschäftigt haben und haben da 3 Prinzipien festgelegt. Und ich glaube, um die Prinzipien geht es auch erstmal nur. Und da schreiben wir als erstes die Aktivität. Also es geht darum, dass wir die Leute wieder aktiv in Kämpfe führen. Ich merke das. Also ich arbeite selbst im Betrieb, bin der Betriebsrat. Also wie ängstlich die Leute sind. Die trauen sich nicht mehr aktiv aufzutreten. Und die Gewerkschaften leisten auch ihren Teil. Absolute Stellvertreterpolitik. Und da wirklich die Leute wieder dazu zu bringen, dass sie sich selbst ermächtigen und wirklich aktiv den Mund aufmachen, ist verdammt wichtig. Deswegen Aktivität, erstes Prinzip. Zweites Prinzip, Solidarität. Solidarität geht total verloren. Es werden immer mehr Bereiche ausgegliedert in Betrieben. Werksverträge, Leiharbeit, Befristete. Die zusammenzubringen, sich da zu solidarisieren und halt eben nicht die Befristeten alleine stehen zu lassen. Nächstes wichtiges Prinzip. Und das letzte ist die Unabhängigkeit. Und ich glaube, das unterscheidet uns vermutlich sogar am meisten von den meisten Organisationen, dass es uns darum geht, wirklich unabhängig die Massen zu organisieren. Halt eben nicht Vorfeldstrukturen zu schaffen, die halt irgendwie, wo wir irgendwie so geheim als Kommunisten versuchen, die in unsere Organisation zu bringen, sondern es geht darum, uns darum, die Arbeiterklasse unabhängig zu organisieren. Wenn davon dann irgendwie die fortschrittlichsten Teile sich auch in der kommunistischen Partei organisieren wollen irgendwann, dann ist das gut, aber das ist überhaupt nicht Voraussetzung. Also uns geht es wirklich darum, die Leute von unten heraus zu organisieren. Weil anders ist der Sozialismus auch nicht zu erbringen. Also weder eine Revolution ist mit einer kleinen Elite zu machen, noch der Sozialismus ist mit einer kleinen Elite aufzubauen. Also deswegen letztes Prinzip Unabhängigkeit. Ja, also ich würde eigentlich nochmal an die Stelle anknüpfen wollen. Und zwar, wir hatten in Magdeburg auch vor 2 Wochen ein Seminar zur Konterrevolution in der DDR und da haben wir eben auch über die Frage diskutiert, was eigentlich los war Anfang der 90er Jahre und warum es keinen starken organisierten Widerstand gab. Also so ein starker Grund dafür, den wir genannt haben, also Magdeburg liegt natürlich auch direkt an der Westgrenze, war halt, dass das männliche ostdeutsche Proletariat zum großen Teil zum Arbeiten in den Westen musste. Das heißt, dass einfach die Leute nicht da waren, so. Die waren auch nicht bei ihrer Familie so. Und dementsprechend, wenn denen jetzt irgendwer gesagt hätte, wir müssen jetzt irgendwie weiterkämpfen und so, hätten die denen den Vogel gezeigt. Das war so eine Argumentation. Dann wurde da genannt, so, da bin ich mir halt auch nicht sicher, inwiefern es stimmt, dass es halt ein Problem in der Aufklärung der SED gab zum Thema zum Thema Feindbestimmung. Also, dass die Menschen einfach Illusionen in den westdeutschen Kapitalismus hatten und dass es einfach viele Leute in der ostdeutschen Arbeiterklasse gab, die tatsächlich dachten, auf sie warte der Wohlfahrtsstaat der 70er Jahre und die dann ganz bitter enttäuscht wurden, als auf sie Leiharbeit und verschärfte Ausbeutung gewartet haben, so. Und genau, du hast da ja eigentlich gerade schon drauf geantwortet, aber mich würde dann halt auch vielleicht von den beiden Vertretern der KO nochmal interessieren, ob ihr vielleicht auch schon darüber angefangen habt, irgendwie Analysen zu machen, so wie, was war eigentlich Anfang der 90er Jahre, wo waren eigentlich die überzeugten Kommunisten so, wo waren die Kader der SED so, weil was aus ein paar SED-Lern geworden ist, hat man ja gesehen, so, das sind halt Verräter, so wie Gregor Gysi oder Dietmar Bartsch oder so, aber wo waren halt eigentlich die Leute, die halt Genossen sind, so, das wäre so meine Frage. Ich bin mir sicher, dass der Wolfgang da noch viel mehr dazu sagen kann. Ich denke, dass man nicht unterschätzen darf, was du vorhin gesagt hast, nämlich was das für eine Wirkung hatte auf die Genossinnen und Genossen, als das Ding abgewickelt wurde. Das eine war Strafverfolgung, das hast du schon gesagt, ne? Also es ist nicht ein Spaziergang gewesen von Ost nach West oder von der DDR in die BRD für viele, viele Genossen, sondern für viele Genossen bedeutete das Strafverfolgung. Und das ist das eine, was man nicht vergessen darf. Das andere ist, man hat sich verraten gefühlt, und ich rede jetzt nur von den Genossinnen und Genossen, die noch gemerkt haben, scheiße, hier passiert etwas. Damit bin ich nicht einverstanden. Das kenne ich aus vielen Gesprächen mit Genossen, die das damals so gesehen haben und die gesagt haben, naja, man stand da, man fühlte sich von der Führung im Stich gelassen. Ich habe eine Veranstaltung besucht mit den sogenannten Mauerschützen, berichtet haben, dass sie bis zuletzt gehofft hatten, dass jetzt etwas in Gang gesetzt wird. Dass die Frage war, die ganzen Arbeiterinnen und Arbeiter, die in den Betrieben organisiert waren und die hätten eingreifen können, die FDJ, die organisiert war, dass man gewartet hat, bis es einen Befehl gibt. Dass man auch nur auf die Demonstrationen geht und vielleicht die Diskussion sucht und die Leute versucht zurückzuholen. Ich weiß nicht, ob das alles genauso stimmt. Für mich sind da auch viele Fragen und ich habe das aber bis jetzt so mitgenommen, dass es diesen nicht gab. Und dadurch viele sich einfach alleine gelassen fühlten. Und Wolfgang hat es vorhin auch nochmal betont, man war da ziemlich beschäftigt, erstmal das Leben auf die Reihe zu kriegen und bitter, aber wahr, und einige Genossen haben sich selbst umgebracht. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Also was für eine Wirkung das sozusagen auf die Genossen und Genossen tatsächlich hatte. Ja, also es ist doch tatsächlich so, dass das schon ein Schockerlebnis war für viele, dieser Zusammenbruch. Und dann eben dazu kam, dass ein Großteil der Bevölkerung ja mit fliegenden Fahnen zunächst erstmal diesem neuen System gefolgt ist und man mit seinen Ansichten doch relativ isoliert war. Dazu kam natürlich auch neben den materiellen Problemen für viele auch diese ganze Einschüchterungsproblematik. Es war ja gar nicht so sehr die Prozesse mit Verurteilungen. So viele sind ja gar nicht verurteilt worden, aber es sind ja insgesamt 30, mehr 100.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden gegen DDR-Bürger, davon 30.000 gegen Mitarbeiter des MFS. Am Ende sind ganze 2 Mitarbeiter des MFS zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das muss man bloß mal, aber diese über Jahre, die Justiz arbeitet ja entsprechend langsam auch, diese über Jahre schwebende Damoklesschwert, was wird jetzt aus mir, was kommt jetzt noch, das hat natürlich viele schon beeindruckt. Und eben dazu diese erstmal zunächst dieser Scherbenhaufen, den dieser Zusammenbruch hinterlassen hat. Es war ja nun doch, plötzlich waren alte Gewissheiten waren weg. Also ich habe keine Illusion gehabt, dass sich die DDR einer schweren innenpolitischen Krise nähert, ist lange vor den Ereignissen dann im Oktober. Aber was ich nie geglaubt hätte, war, dass auch die Sowjetunion uns so schmählich dabei in den Stich lässt, dass dann kein aktiver Widerstand entstanden ist. Stark lag ja auch daran, wir hatten auch selbst von dieser Seite keinerlei Rückhalt. Die SED hatte uns verlassen als Staatssicherheit. Die hat im Gegenteil Entschuldigen gesucht für ihr eigenes Versagen. Und dann kam dazu, dass also auch unsere sowjetischen Freunde, die alle zeitlang immer wieder geschworen haben, die unverbrüchliche Freundschaft und was weiß ich, ihr plötzlich auch verschwunden sind und uns nicht mehr geholfen haben. Und also nicht immer in solchen Sachen, wo sie hätten helfen können. Also ich erzähle immer wieder mal, was wäre denn passiert, wenn am 15. Januar vormittags ein sowjetischer Militärkonvoi im Ministerium für Staatssicherheit vorgefahren wäre und hätte die Akten eingeladen. Wer hätte sich dagegen gestellt? Also die Frage ist bis jetzt von keinen so beantwortet worden, dass da wäre ein großer Aufstand. Im Gegenteil, das hätte geklappt, ja. Das ist aber nicht passiert, ja. Obwohl das Einfachste gewesen wäre, das ganze Zeug nach Wiensdorf zu schaffen zum Beispiel. Ja. Also wie gesagt, diese ganze Enttäuschung, diese ganze Resignation, die plötzlich in Frage stehen, alter Gewissheiten, das hat viel dazu beigetragen, dass diese Lähmung eingetreten ist bei vielen, die vorher auch mit der DDR verbunden waren und auch heute noch mit dem Herzen bei der DDR sind. Aber wir müssen uns natürlich auch im Klaren sein, es ist sehr richtig, dass wir an die DDR erinnern und die guten Erfahrungen der DDR nicht in den Bach untergehen lassen, dieses Schwarz-Weiß-Bild, was gezeigt wird. Aber es kann auch nicht unser Ziel sein, wir wollen die DDR wieder stehen lassen, so wie sie war. Also da müsste auch Klarheit drüber sein. Also man muss beide Seiten sehen und ja, das ist schwierig zu beantworten. Aber wenn man dann in der Situation ist, ich war nicht einen Tag arbeitslos, aber ich war in, wie man sagt, man in den prekärsten Arbeitsverhältnissen tätig, die es gibt, also als Art Leiharbeiter, der deutschlandweit verschickt wurde, der am Dienstag nicht wusste, wo er am Mittwoch arbeitet, das habe ich auch alles mitgemacht. Ja. Und als Hochschulabsolvent habe ich an den Gleisen gestanden und habe in die Tute gedutet, damit die Gleisarbeiter nicht überfahren werden. Ne? Das war dann auch, aber ich habe eben Arbeit gehabt und habe erst einmal überleben können. Ne? Und in diesen Situationen, auch wo man dann praktisch in einer solchen Situation, wo man in der Woche auch mal schnell ins Saarland fahren musste oder nach Nürnberg oder was, da kann man auch keine politische Arbeit entwickeln. Da muss man erst mal ums Überleben kämpfen. Und so ging es vielen, nicht? So ging es vielen. Und die andere Situation war, die dann sich damit abgefunden haben, arbeitslos zu sein und sich um nichts gekümmert haben. Da sind auch viele natürlich in Alkohol und sonst was abgerutscht und haben also auf die Weise versucht, ihre Probleme zu lösen. Also einfach war das alles nicht. Aus heutiger Sicht, ja, man hätte mehr machen können, man hätte viel energischer organisieren müssen, alles richtig. Ja, aber die Situation war eben so, wie sie ist, ja, oder wie sie war. Gut. Dann jetzt noch einmal Felix und Philipp, haltet euch bitte kurz, weil ich würde danach gerne, dass wir die letzte Runde wirklich, die fasse ich mal zusammen, dass wir dann nach vorne schauen und gucken, was heißt das für jetzt, wie geht es jetzt weiter? Neben der Arbeit in den Massen gibt es ja noch andere Fragen. Ja, also du. Achso, ja genau, also ich glaube, dieses Bild des Scherbenhaufens ist wirklich sehr, sehr gut, weil das betrifft ja tatsächlich alle Bereiche. Also einerseits natürlich der persönliche, ökonomische Bereich, der für viele Leute ein echtes Problem war, aber andererseits auch, wenn man auf die Sowjetunion blickt, das eigentlich über 40 Jahre DDR-Geschichte ja quasi immer das Land war, an dem man sich orientiert hat und wo man immer gesagt hat, daher kommen auch die Direktiven und so, und sich dann überlegt, in welchem ideologischen Zustand diese Sowjetunion 1989, 90 war unter Gorbatschow, vom Revisionismus eigentlich zerfressen. dann ist eigentlich relativ klar, dass auch ideologisch natürlich viele Probleme einfach da sind. Und ich kann euch dazu wirklich sehr dieses Buch Unter Feuer, das die KPD dieses Jahr auch nochmal neu mit uns zusammen herausgegeben hat, empfehlen. Ihr findet es hinten auch auf dem Infotisch. Das ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter Einstieg in diese Frage, was ist eigentlich alles schiefgelaufen und wie konnte es eigentlich zu dieser Konterrevolution kommen. Und ich glaube aber auch, dass diese persönliche Erfahrung dieses Verrats und der Unsicherheit vor allem dann auch durch die PDS als die Nachfolgeorganisation der SED einfach für viele Leute einen Bruch in der politischen Biografie dann einfach bedeutet. Also ihr kennt vielleicht alle dieses Bild, wo Gregor Gysi den Besen überreicht kriegt, um in der SED aufzuräumen und die Elemente rauszukehren, die quasi immer standhaft für den Sozialismus gekämpft haben eigentlich und die ihr gesamtes Leben teilweise dafür gegeben haben und da extrem viel Kraft auch reingesteckt haben. Das ist, glaube ich, für Leute einfach eine Erfahrung, die kann man auch nicht einfach vergessen. Und ein gutes Beispiel dafür ist dann vielleicht der Rektor der Universität Jena. Der hat sich 1992 umgebracht, weil ihm die SED, die PDS damals gesagt hat, dass er mit seiner SED-Vergangenheit leider nicht mehr Mitglied dieser Partei sein kann. Und er dann gesagt hat, wenn meine eigenen Genossen in dieser Form mit mir umgehen, was soll ich dann überhaupt noch machen? Dann gibt es niemanden mehr, mit dem ich irgendwie tatsächlich mich organisieren kann. Und diese Erfahrung für Leute ist, glaube ich, ein sehr gut nachvollziehbarer Grund, warum viele Menschen einfach es sehr schwer gefallen ist, sich weiter zu organisieren. Eigentlich hat Felix das jetzt schon gesagt, ich wollte es aber an dieser Stelle sagen, weil jetzt dann geht es gleich um Bündnisse, die Partei, darum geht es eigentlich. Das muss man verstehen. Also wenn die Partei, das ist ja die Organisation der Revolutionäre, die Organisation der Kommunisten, die das Land geführt haben, und wenn die kaputt geht, wenn die weg ist, wenn die vorher schon quasi zersetzt ist, und ich finde, das ist das, wir brauchen euch ganz dringend, ja, dieses Band der Generation, dass das so zerrissen ist in der kommunistischen Bewegung in Deutschland, das ist ein Riesenproblem und wir müssen eure Erfahrungen sehr genau verstehen, weil diese Paralyse, die du beschreibst, diese Erstarrung, das ist eine Katastrophe. Wenn dann die Partei weg ist, die Organisation, in der man arbeitet und lebt, also das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Wir können es jetzt langsam nachvollziehen, wenn wir uns organisieren und fester und verbindlicher uns organisieren, dass wir dann erkennen, was das für ein Wert ist. Ohne die Partei sind die Massen nichts, das muss man auch verstehen. Ohne die politische Führung der Partei funktioniert das alles nicht. Deshalb glaube ich, ist also zu der Frage, die gerade gestellt wurde, das die entscheidende Antwort, die Zerschlagung der Partei. Das ist der Hauptschlag, den der Gegner geschafft hat und der uns bis heute vor sehr große Probleme stellt. Gut, die Zeit ist fortgeschritten und eigentlich hatten wir noch zwei Runden geplant, nämlich genau die Frage, die Philipp gerade aufgeworfen hat, in der letzten Runde, aber wir führen die jetzt einfach mal zusammen. Und zwar die Frage, was ist zu tun als Kommunist, als Kommunistin, die kommunistische Bewegung? Und eine große Frage ist natürlich die Bündnisfrage. Man kann sagen, heute würde ich, also wenn wir 30 Jahre zurückblicken, die Vorstellung mit Hauptsache breiten und Hauptsache großen Bündnissen ist eigentlich gescheitert. Zumindest scheint es heute nicht mehr zu funktionieren. Das wäre jetzt mal eine These, die ich in den Raum stellen würde. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie geht es weiter? Welche Bündnisse, was sind eigentlich unsere Bündnisvorstellungen, die wir haben? Ich will dafür aber trotzdem noch mal einmal ganz kurz zu Wolfgang, weil Wolfgang, der Sozialismus hatte zur Grundlage das gesellschaftliche Bündnis. Und vielleicht kannst du noch mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, was hat man darunter verstanden als das gesellschaftliche Bündnis? Und heute, was würdest du sagen zu den Vorstellungen von Bündnissen zwischen Parteien, zwischen der Linkspartei, anderen Parteien oder anderen Bündnissen, die man heute, diese Bündnisvorstellung, die man heute hat, wie unterscheidet sich das eigentlich? Ja, wenn man heute ansieht, es ist nicht abstrakt zu stellen, die Frage des Bündnisses. Es geht darum, worum, um welche Frage man sich verbündet. Ich möchte jetzt einen Punkt bloß mal rausgreifen, der mich im Moment auch beschäftigt. Dieses große NATO-Manöver, was geplant ist im April, Mai dieses Jahres. Also seit 25 Jahren das größte Manöver, Riesenaufmarsch wieder gegen Russland. Für die Ablehnung und den Widerstand gegen diese wahnsinnige Geschichte, da lässt sich natürlich schon ein Zusammenschluss finden von unterschiedlichsten Leuten, ohne dass man vorher irgendwelche politischen Programme anerkennen muss oder sich festlegen muss auf irgendwelche Mitgliedschaften in irgendwelchen Parteien etc. Also diese punktuelle Zusammenschluss, dieses punktuelle Bündnis ist meiner Meinung nach schon der Punkt, wo angesetzt werden kann. Genauso zum Beispiel im Kampf gegen die Mietenexplosion und so weiter. Da finden sich Leute zusammen, die nicht unbedingt sonst politische Freunde sind, die aber Opfer sind dieser ganzen Politik. Und an solche Sachen muss man meiner Meinung nach anknüpfen. Es ist auch so, die gegenwärtige Situation ist ja gekennzeichnet dadurch, dass alle großen Weltprobleme am kapitalistischen System scheitern, die vom kapitalistischen System nicht bewältigt werden können. Also wir erleben es ja bei den Umweltfragen, wir erleben es, was die Frage der atomaren Bedrohung ist. Also solche grundlegenden Fragen ergeben schon die Möglichkeit, ein breiteres Bündnis zu schaffen, ein antikapitalistisches Bündnis zunächst erstmal. Und in diese Richtung, glaube ich, sollte gearbeitet werden. Ihr könnt euch auch wieder melden, ne? Ihr könnt euch auch beteiligen an der Diskussion. Ja, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu. Wolfgang, du hast es angesprochen, punktuelle Bündnisse. Felix, ein Bündnis mit der Linkspartei zur Bekämpfung der Wohnungsfrage zum Beispiel. Ist das was Sinnvolles, würdest du sagen? Oder wie würdest du damit umgehen? Um es kurz zu machen, nein. Aber also die Frage ist, glaube ich, sehr viel tiefgehender, weil also du hast gesagt, du würdest breite Bündnisse ausschließen. Das ist, glaube ich, die Frage, was heißt breites Bündnis? Also ein Bündnis, was breit Organisationen meint oder so, ist, glaube ich, albern. Aber das, was Wolfgang gerade geschrieben hat, geht, glaube ich, in eine ganz andere Richtung, nämlich zu sagen, ein breites Bündnis von verschiedenen Menschen, die aber alle dasselbe Interesse teilen. Und das, würde ich sagen, ist tatsächlich möglich. Ein Bündnis mit der Linkspartei ist unmöglich, einfach weil es Illusionen in den Charakter dieser Partei schüren würde. Also gerade natürlich noch in den Bundesländern, wo die Linkspartei auch noch in Regierungsverantwortung ist, würde man dann auch noch so tun, als ob man mit der Regierungspartei, die verantwortlich ist für die Situation, gemeinsam die Situation verändern könnte. Das ist natürlich Quatsch. Also wenn man das dann auch wieder konkret für Jena sich anguckt, Jena hat den höchsten Mietstand, also die höchsten Durchschnittsmieten im Osten, und der Neubau, der dort stattfindet, ist zu 90% Eigentumswohnungen, zu 10% sind es zwar Wohnungen, die vermietet werden sollen, aber da das Land Thüringen sich noch nicht dazu durchringen konnte, tatsächlich irgendwie auch mal eine Sozialwohnungsmindestquote einzusetzen, sind gerade mal 0,1% der neu gebauten Wohnungen in Jena in den nächsten 10 Jahren Sozialwohnungen. Das ist eine Katastrophe für die Stadt, und ich weiß nicht, wie man mit so einer Partei, die das quasi durchgesetzt hat, dass es da auch keine Veränderung gibt, ein gemeinsames Bündnis machen sollte. Das würden die Leute einem zu Recht auch sagen, was wollt ihr eigentlich? Also mit wem wollt ihr eigentlich zusammenarbeiten? Ihr arbeitet die ganze Zeit mit den Leuten, die gegen unsere Interessen handeln. Dieselbe Frage nochmal in Bezug auf die Kriegsfrage, ja. Oder wie, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, weil da geht es nicht unmittelbar immer um die Linkspartei, sondern es geht auch um die ganzen anderen kleinen Gruppenorganisationen der radikalen Linken zum Beispiel. Wo ist die Grenze, wo ist es ein Bündnis aus Einzelpersonen, wo ist es ein Bündnis aus politischen Organisationen und wie zieht man diese Grenze eigentlich? Ja, das ist echt nicht einfach, ne? Ja, also eigentlich kann man ja sagen, dass wir die letzten 20 Jahre nichts anderes erlebt haben als ein Scheitern aller Bündnisse. Das ist ja eigentlich, was passiert ist. Und was übrig geblieben sind auf Bündnissitzungen irgendwelche Vertreter von Organisationen. Das ist so. Und sukzessive hat sich das auch noch in der Basis geändert. Das heißt, früher war das wenigstens so, da waren irgendwie 20 Vertreter von Organisationen, dann kamen noch so ein paar Individuen noch mit dabei. Und wenn man rausgegangen ist und die Aktion machen wollte, standen auf einmal, keine Ahnung, Tausende. Jetzt ist es so, man sitzt mit 5 Leuten beim Bündnistreffen, geht raus und es sind 50 oder vielleicht 500. Also was ich damit sagen will, ist, wir reden auch nicht mal mehr von den gleichen Organisationen und Bewegungen. Die haben niemanden mehr an der Hand. Sie sind entweder selber total korrumpiert, wie die PDL oder große Teile der radikalen Linken, die sie die Karriere gemacht haben irgendwo und institutionell aufgestiegen sind als was auch immer. Oder kompromisslerisch geworden sind. Das heißt, wir reden auch gar nicht mehr über das Gleiche, sage ich mal, worüber man vielleicht vor 20 Jahren geredet hätte. Und eine große Schwäche, also ich stimme auf jeden Fall Felix zu und auch dir, Wolfgang, dass wenn es um die Betroffenen geht, um Kämpfe geht tatsächlich, muss man so breite Bündnisse wie möglich schmieden können. Man darf aber nicht den Fehler machen, keine Klarheit mehr zu haben in dem, was man will. Dadurch, dass sozusagen alle da sitzen und eigentlich gar nicht mehr wirklich betroffen sind. Das passiert ja meistens, wenn Organisationsvertreter da sitzen. Jeder, der Erfahrung gemacht hat, weiß, kurz vor Wahlkampf kommen die dann auch alle. Da kommt auch die SPD in ein Wohnbündnis. Und die CDU kommt dann mit zum Anti-Nazi-Bündnis. Also man hat sozusagen ein wildes Durcheinander von Angeboten, mit wem man alles zusammenarbeiten kann. Deswegen glaube ich schon, dass auch die Inhalte dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Nicht nur die Realpolitik, sage ich mal, die gemacht wird, sondern auch, wer kommt da und worum geht es eigentlich und welche Position kann man denn überhaupt noch vertreten? Ich kann eigentlich nur sagen, ich stimme dir zu, ich stimme dir eigentlich auch zu und ich finde, wir können auch nicht so abstrakt an diese Frage rangehen. Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich vor sehr großen Aufgaben gestellt werden, in der Praxis zu entscheiden, an welchem Bündnis wir teilnehmen, an welchem wir nicht teilnehmen. Also nehme man das an, was du jetzt angesprochen hast, mit dieser Mobilisierung des Manövers sozusagen, oder wenn es einen größeren Krieg gibt, da wird es tatsächlich ein Druck geben, in Bündnisse rein zu müssen. Und dann ist die Frage, wie verhält man sich in solchen Bündnissen? Ich sehe sie tatsächlich auch als Kampffelder. Also gerade Antikriegsbündnisse oder Pro-Palästina-Bündnisse, die wir hatten, darin bestanden, dass man wochenlang sich darum gestritten hat, ob es ein Subjekt gibt irgendwo, worauf man sich erstmal beziehen muss positiv. Und wenn nicht, dann können wir leider nichts machen. Ne? Also solche lähmenden Bündniserfahrungen gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, das sind die Tage sind gezählt. Wir werden vor größeren Aufgaben gestellt werden, was die Kriegsfrage angeht, was die Antifa-Frage angeht, wie wir mit der Bündnisfrage umgehen. Grundsätzlich, denke ich, ist der Gedankengang richtig, ein breites gesellschaftliches Bündnis auf die Beine zu stellen und Organisationen so weit wie möglich rauszuhalten und auch selber das zu akzeptieren und zu sagen, wir gehen eben nicht als Organisation, sondern als Einzelperson und kämpfen in den Bündnissen um die richtigen Inhalte. Gut, dann die Frage aber an euch, aber auch an euch, was sind die Voraussetzungen dafür? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass man als Kommunist in solchen Situationen die richtigen Entscheidungen trifft und weiß, wohin eigentlich? Ja? Also das ist ja der Zusammenhang, was mache ich? Wir haben die gesellschaftlichen Probleme, die sich zuspitzen. Wir haben die Situation, dass Leute sich dann auch bewegen und sagen, sie gehen auf die Straße oder so. Und wie verhält man sich richtig als Kommunist? Was ist die Voraussetzung dafür? Was müssen wir als Kommunisten tun, um an den Punkt zu kommen? Also ich spring mal ganz schnell rein, weil mir die ganze Zeit ein Thema unter den Nägeln brennt, wo ich denke, das muss irgendwie heute noch auf den Tisch kommen, wo ich auch tatsächlich auch eine und zwar weiß ich, was du meinst jetzt genau, aber vielleicht meinst du so etwas wie Klarheit, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mir schwirrt das die ganze Zeit im Kopf, also das Problem, was wir haben, ist, dass wir selber oft gar nicht wissen, wofür wir stehen. Und ich wollte das die ganze Zeit schon an einem Beispiel festmachen, nämlich des Antizionismus. Wir haben seit Anfang an, seit der Staatsgründung Israels, innerhalb unserer, ich sag mal, Strömung im Allgemeinen, überhaupt keine Klarheit in dieser Frage. Und was passiert ist, dass die Hilfe in allen Ehren, die praktische Hilfe, die geleistet wurde für den palästinensischen Widerstand, aber politisch den Rücken freigemacht des Widerstandes, indem man sozusagen den Staat anerkannt hat, indem man also Israel, als solches anerkannt hat, indem man den Antizionismus mäßig unterstützt hat. Das war natürlich für die Feinde schon genug Antizionismus, da hätte man sich nicht mehr gewünscht, aber das sind zum Beispiel Beispiele, an denen ich sagen würde, wenn wir nicht wissen, und ich würde sagen, bis heute wissen wir es nicht, auch innerhalb der KO wissen wir es nicht, haben keine Klarheit darüber geschaffen, und es gibt bestimmt zig andere Fragen, die man noch auf den Tisch packen könnte, wo man sagt, wir brauchen wirklich einen Klärungsprozess. Wenn man nicht weiß, wofür man kämpft, dann wird man auch nicht gut kämpfen können. Das ist noch ganz, ganz klare Sache. Sind wir für eine Zwei-Staaten-Lösung, für eine Ein-Staaten-Lösung? Was ist der Widerstand? Wogegen richtet er sich? Das alles muss erstmal schon geklärt werden. Nur, glaube ich, kann man keine Trockenübungen machen. Man sollte sich durchaus trauen, in den Kampf erstmal auch reinzugehen und die verschiedenen Sichtweisen prüfen. Liebe Genossen, also wir erleben seit 2-3 Jahren im Prinzip das Heranwachsen von 2-3 gesellschaftlich ganz wichtigen Bewegungen. Das ist zum einen die Mietenbewegung, das ist zum anderen die in den letzten 1,5 Jahren die Umweltbewegung. Und was auffällt, ist, dass Kommunisten in diesen Bewegungen sehr oder nur sehr wenig oder nur rudimentär vertreten sind. Ich denke, wir müssen viel mehr in diese Gesellschaft, das sind gesellschaftliche, wo sich auch wo Klassenkämpfe ablaufen. Wenn wir heute erleben, dass zum Beispiel die Eigentumsfrage wieder in den Fokus von, also so bürgerlich die das auch formuliert ist, aber die Eigentumsfrage wieder in den Fokus der Diskussion in diesem Lande gerät, dann denke ich mir, ist das doch ein Fakt, wo wir uns als Marxisten-Leninisten einreihen müssen. Wir haben vor über 100 Jahren hat einer der Klassiker, der Friedrich Engels, schon ein Standardwerk über die Wohnungsfrage geschrieben. Leute, und damit können wir doch in diesen Bewegungen argumentieren. Ja? Dann möchte ich einen zweiten Punkt anfügen. Wir haben, wir werden seit 2 Jahren mit 2 Ereignissen bombardiert. Im November die Öffnung die sogenannte Maueröffnung. Ja? Und jetzt am 3. Oktober wird groß pompös die Einheitsfeier gemacht. Ich würde ganz gerne, bevor wir hier heute rausgehen, zumindest grobe Verabredungen treffen. Was können wir gegen diesen Mainstream, mit dem die Leute hier bombardiert werden, tun? Was können wir innerhalb der Kreise, wo wir jetzt schon Bündnisse schließen, machen, um diesen 3. Oktober oder um diese Schlammschlacht, diese Pressenschlammschlacht, mit denen die Menschen hier konfrontiert werden, ein Gegengewicht entgegenzusetzen? Und ich würde dafür aufrufen, am 3. Oktober eine mächtige Anti-Einheitsdemonstration zu machen und wirklich Aufklärungsarbeit bis dahin zu machen, um wirklich den Leuten auch mal gesicherte Fakten zum Wesen der DDR zu geben, und anstatt uns von den bürgerlichen Medien berieseln zu lassen und berieseln und belügen zu lassen. Vielen Dank. Ganz gerne auf deinen Punkt eingehen. Du hast eine Frage gestellt, also was tun, wie macht man das in solchen größeren Bündnissen und was kann man tun? Und ich kann euch nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also ich selber komme aus dem Kommunistischen Bund, KB, das war Hamburg, diese Zeitschrift Arbeiterkampf, und da hatten wir tatsächlich, also da war ich eine Zeit lang sehr glücklich, wir hatten die Propagierung, dass wir immer in Gruppen, in Bewegungen reingegangen sind, und da musste man individuell kämpfen, also man musste wirklich sich durchsetzen, tun, machen, handeln. So, aber ich konnte einmal die Woche oder alle 2 Wochen hatte ich meine Genossen, war wirklich eine kleine Gruppe, waren 4-5 Leute, also ja, 4-5 Leute, trotzdem war das war der Raum, wo ich dann wirklich frei diskutieren konnte, also mit denen habe ich dann besprochen, was ist mein Problem, was ist die Diskussion, und ich habe mich in dieser kleinen Gruppe, also in dieser KB-Gruppe, in diesem Ortsgrüppchen, da habe ich mir letztlich die Kraft geholt, um dann, glaube ich, ziemlich effizient in den großen Gruppen zu arbeiten, also in den großen Gruppen zu kämpfen, als dann, das ist der Walter und ja, der gehört irgendeiner Gruppe an, aber ich bin nicht als Organisationsvertreter rein, sondern ich habe dann im Grunde, wenn man so möchte, also ihr habt das vorhin mal gesagt, so Namensvertreter oder Personenvertreter hieß das, ne? Und das ist eine Methode, also ich finde das hier wirklich angenehm, und das wäre eine Methode, da braucht man nicht eine große Gruppe, sondern man kann die Leute stark oder sich selber stark machen, weil ich kann nicht in dieser großen, also in dieser fremden Gruppe offen diskutieren, weil mit den Leuten, die blicken vieles nicht, aber in meiner kleinen Gruppe, da kann ich richtig ehrlich sein, ich kenne die, und dann kriegt man da, entwickelt man die Taktik, die ich dann brauche, um in der großen Gruppe zu bestehen. Und deshalb, also ich fände das eine, also auf jeden Fall eine Taktik. Felix? Ja, also ich fände es auch total cool, wenn wir eine mächtige Anti-Einheits-Demo oder so am 3. Oktober machen könnten. Ich glaube nur, dass wir dazu eigentlich gerade nicht in der Lage sind. Das hat ganz verschiedene Ursachen. Das ist einerseits, weil wir tatsächlich keine Verankerung gerade in den Massen haben und die eigentlich erst herstellen müssen, um dann, glaube ich, genau diese mächtige Anti-Einheits-Demo tatsächlich machen zu können. Weil wir ansonsten schon wieder genau an dem Punkt sind, den Alltag vorhin beschrieben hat. Dann machen wir jetzt vielleicht ein Bündnis aus 25 sich kommunistisch nennenden Gruppierungen oder so, die alle die Position teilen, dass wir die deutsche Einheit nicht als Fortschritt wahrnehmen, sondern als Konterrevolution. Aber dann stehen wir da vielleicht mit 200, vielleicht mit 500, wenn wir Glück haben, mit 1000 Leuten, wobei ich das schon in Frage stellen würde, ob wir das schaffen. Und haben eigentlich sehr wenig geschafft und haben uns ein Jahr lang darauf konzentriert, dass wir das hinkriegen. Und ich würde sagen, dann haben wir ein Jahr von Arbeit verschwendet, weil wir in derselben Zeit auch den Klärungsprozess vorantreiben könnten. Wir haben unglaublich viele offene Fragen. Das ist auch der Grund, warum wir in unglaublich vielen Organisationen wahrscheinlich zersplittert gerade rumlaufen. Wir haben in den letzten Jahren diese offene ideologische Diskussion einfach nicht geführt. Und das sollten wir, glaube ich, viel mehr in den Mittelpunkt stellen. Deswegen fand ich zum Beispiel die DDR-Konferenz, die KPD ausgeführt hat, wo man eine wirklich sehr gute inhaltliche Diskussion auch darum geführt hat, sehr vorbildlich. Wir haben für dieses Jahr einen Kongress geplant, wo wir diese inhaltlichen Diskussionen auch weitertragen wollen und versuchen wollen, auch die Sachen, die wir in den AGen diskutieren, die wir aufgestellt haben, um diesen Klärungsprozess voranzutreiben, auch nach außen zu tragen und in eine breite gesellschaftliche Diskussion zu kommen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir eher ansetzen müssen und in Verbindung mit dem Ausbau der Massenarbeit zu lernen, wie man überhaupt sich organisiert mit der Klasse zusammen, kommen wir vielleicht dann in den nächsten Jahren wieder dahin, dass wir irgendwann auch so mächtige Demonstrationen auf die Beine stellen können, wie wir sie vielleicht alle im Kopf haben und wie wir sie irgendwie auch auf unseren Plakaten und so weiter immer abbilden. Gut, ihr habt gut durchgehalten. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Zumindest mir hat es gut gefallen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt einen vorläufigen Punkt, weil die Diskussionen hören nicht auf. Ich hoffe auch, dass ihr gleich noch lebendig untereinander weiter diskutiert und auch nicht heute aufhört, sondern auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch weiter diskutiert und organisiert.